Major Barbara, eine Komödie von George Bernard Shaw. Mutter, was ist? Steven, komm, setz dich zu mir. Ich habe etwas sehr Ernstes mit dir zu besprechen. Was ist denn? Du machst mich unruhig. Steven, wann wirst du dir endlich bewusst, dass du ein erwachsener Mann bist? Und ich nur eine Frau. Nur eine Frau. Du wiederhole meine Worte nicht, wenn ich bitten darf. Du musst lernen, dem Leben ins Gesicht zu sehen. Ich kann wirklich nicht mehr die ganze Last unserer Familienangelegenheiten tragen. Du musst die Verantwortung übernehmen. Ich? Ja, du, selbstverständlich. Du bist jetzt 24. Du hast dein Studium in Cambridge hinter dir. Du bist in Indien und Japan gewesen. Du musst jetzt eine ganze Menge gelernt haben. Also, ich bitte dich um deinen Rat. Du weißt, dass ich dir niemals dreingeredet habe. Ja, jetzt musst du mir aber dreinreden. Es wächst mir über den Kopf. Ich dachte manchmal, dass ich vielleicht mitsprechen sollte, aber ich verstehe wirklich so wenig davon, Mutter. Und was ich davon verstehe, ist so peinlich. Ach, du meinst wohl deinen Vater? Ja. Na, wir können ihn doch nicht zeitlebens totschweigen. Natürlich hattest du ganz recht, nicht davon anzufangen, bevor ich dich fragte. Aber du bist jetzt alt genug, mir zu helfen, mit ihm wegen der Mädchen zu verhandeln. Aber mit dem Mädchen ist doch alles in Ordnung. Sie sind verlobt. Ja, ich habe für Sarah eine sehr gute Partie zustande gebracht. Charles Lomax wird mit 35 Jahren Millionär sein. Aber bis dahin dürfen ihm seine Kuratoren nicht mehr als 800 Pfund jährlich bewilligen. Aber das Testament sagt doch, sie dürfen diese Zulage verdoppeln, wenn er sein Einkommen aus eigenen Kräften vergrößert. Charles Lomax Kräfte, die sind viel eher danach, sein Einkommen zu verkleinern. Nein, nein, nein. Sarah wird für die nächsten 10 Jahre wenigstens noch 800 Pfund jährlich beitragen müssen. Und dann Barbara. Ich dachte, Barbara würde die glänzendste Karriere von euch allen machen. Und was tut sie? Geht zur Heilsarmee, entlässt ihre Zofe, kommt eines Abends mit einem Professor des Griechischen angerückt, den sie auf der Straße aufgegabelt hat, und der behauptet, auch zur Heilsarmee zu gehören. Und das bloß, weil er sich Hals über Kopf in Barbara verliebt hat. Ich war tatsächlich etwas bestürzt über diese Verlobung. Cousins ist ein sehr netter Kerl, aber für... Oh, Adolphus Cousins wird ein sehr guter Ehemann sein. Aber sein Einkommen... Barbara braucht wenigstens 2000 Pfund jährlich. Jetzt kommst du. Ich? Du musst auch bald heiraten, mein Lieber. Ich werde mich nach etwas Passendem für dich umsehen. Sehr freundlich von dir, Mutter. Aber vielleicht besorge ich das besser selbst. Unsinn, du bist viel zu jung. Du würdest sofort dem erstbesten kleinen Nichts auf den Leim gehen. Aber Mutter, du... Ja, nur schmolle nicht, Steven. Ich schmolle nicht, Mutter. Aber was hat das alles mit meinem Vater zu schaffen? Mein lieber Steven, woher soll das Geld denn kommen? Ich kann doch nicht 4 Familien erhalten. Du weißt, wie arm mein Vater ist. Er hat kaum 7000 Pfund im Jahr und er weigert sich mit Recht, für die Kinder eines Mannes zu sorgen, der im Gelde schwimmt. Siehst du, Steven, dein Vater muss fabelhaft reich sein. Denn irgendwo auf der Welt gibt es immer Krieg. Daran brauchst du mich nicht zu erinnern, Mutter. Ich habe kaum einmal im Leben eine Zeitung aufgemacht, ohne unseren Namen darin zu finden. Anderschefts Torpedoboot, Anderschefts Schnellfeuergeschütz, Anderschefts Unterseeboot und jetzt Anderschefts Luftkriegsschiff. Und wie jeder vor mir kroch, weil mein Vater an Kanonen Millionen verdient. Nicht nur an Kanonen, auch an Kriegsanleihen, die Lazarus vermittelt. Weißt du, Steven, das ist einfach unerhört. Diese beiden Männer haben Europa tatsächlich in ihrer Gewalt. Und deshalb darf sich dein Vater auch so benehmen, wie er sich benimmt. Er steht über dem Gesetz. Er tut ja eigentlich nichts gegen das Gesetz. Er tut fortwährend was gegen das Gesetz. Er tat das schon vor seiner Geburt. Seine Eltern waren nämlich nicht verheiratet. Mutter, ist das wahr? Natürlich, das ist auch der Grund, warum wir uns trennten. Er hat dich geheiratet, ohne dir das zu sagen. Nein, so etwas tat er nicht. Du kennst doch den Wahlspruch der Anderschefts. Ohne Scham. Jeder wusste es. Aber du sagtest doch, dass du dich deshalb von ihm getrennt hast. Ja, es genügte ihm nämlich nicht, selbst ein Findling zu sein. Er wollte dich eines Findlings wegen enterben. Und das war es, was ich nicht ertragen konnte. Meinst du wegen... Sag, du stottere doch bloß nicht so, Steven. Sprich ordentlich. Einem anderen Sohn zuliebe. Einem anderen Sohn zuliebe? Ich habe doch nie etwas derartiges gesagt. Aber du sagtest doch... Steven, jetzt hör einmal geduldig zu. Also, die Underschefts stammen von einem Findling des Kirchensprengels von St. Andrew Underschäft in London ab. Das ist sehr lange her, unter der Regierung Jakobs des Ersten, glaube ich, war es. Naja, also dieser Findling wurde von einem Gewehrmacher adoptiert. Im Laufe der Zeit wurde der Findling der Geschäftsnachfolger. Und aus Dankbarkeit oder wegen irgendeines Gelübdes oder so, adoptierte er auch wieder einen Findling und hinterließ ihm das Geschäft. Dieser Findling tat dasselbe. Und seit dieser Zeit wurde das Kanonengeschäft immer adoptierten Findlingen namens Andrew Underschäft hinterlassen. So wurde auch dein Vater adoptiert. Und er behauptet, er sei verpflichtet, die Tradition zu wahren. Ich wollte mir das natürlich nicht gefallen lassen. Solange die Anderschefts nur Frauen aus ihrem eigenen Stande heiraten konnten, deren Söhne nicht fähig waren, große Vermögen zu verwalten, hat es ja noch einen Sinn. Aber meinen Sohn zu übergehen? Ich fürchte, dass ich ein trauriges Bild abgeben würde, wenn ich eine Kanonengießerei leiten sollte. Unsinn. Du könntest doch leicht einen leitenden Direktor finden. Mein Vater hat offenbar keine große Meinung von meinen Fähigkeiten. Ist auch Unsinn. Damals warst du noch ein Baby. Mit deinen Fähigkeiten hatte das gar nichts zu schaffen. Andrew hat es grundsätzlich getan. Genauso wie er alles, was pervers und schlecht ist, grundsätzlich tut. Also, meinetwegen wurde deine Ehe zerstört, Mutter. Das tut mir leid. Ja, also da gab es noch andere Zwistigkeiten. Ich kann nun einmal einen unmoralischen Mann nicht leiden. Dein Vater tat eigentlich nichts Böses. Er sagte und dachte es. Und das war so fürchterlich. Er hatte wirklich eine Art Religion der Schlechtigkeit. Gerade so, wie man den Menschen ihre Unsittlichkeit nicht verübelt, solange sie keine Sittlichkeit predigen, so konnte ich Andrew nicht verzeihen, dass er Unsittlichkeit predigte, während er Sittlichkeit übte. Begreife ich nicht. Aber wie kann man über Recht und Unrecht verschiedener Ansicht sein? Recht ist Recht und Unrecht ist Unrecht. Und wenn ein Mann sie nicht ordentlich unterscheiden kann, dann ist er ein Narr oder ein Schurke. Ja, du bist mein echter Sohn. Dein Vater konnte nie darauf antworten. Er rettete sich in irgendeinen zärtlichen Unsinn oder... Naja, also jetzt, da du die Tatsachen kennst, was rätst du mir zu tun? Nun, was kannst du tun? Ich muss das Geld irgendwie bekommen. Wir können sein Geld nicht annehmen. Das schließlich rührt doch unser gegenwärtiges Einkommen von Andrew her. Was? Davon hatte ich keine Ahnung. Aber Stephen, du hast doch nicht angenommen, dass dein Großvater mir irgendetwas geben konnte. Die Stevenages konnten doch nicht alles für dich tun. Wir gaben dir deine soziale Stellung. Andrew musste das seine beitragen. Wir hängen also vollkommen von seinen Kanonen ab. Oh nein, das Geld ist für uns festgelegt. Aber es kommt doch von ihm. Das ist ja entsetzlich. Du siehst also, es handelt sich nicht darum, ob wir Geld von ihm nehmen sollen oder nicht, sondern um die Frage, wie viel. Für mich brauche ich nichts. Ich auch nicht. Ja, aber Sarah braucht. Und Barbara auch. Ich muss also meinen Stolz einpacken und welches verlangen. Das rätst du mir doch, nicht wahr, Stephen? Nein. Stephen. Natürlich. Wenn du dich bereits entschlossen hast... Ich bin noch gar nicht entschlossen. Ich bitte dich nur um deinen Rat. Ich würde eher sterben, als sie noch um einen Penny bitten. So. Du meinst also... Ich muss ihn darum bitten. Das habe ich ja, Stephen, gut, dein Wunsch soll erfüllt werden. Du wirst dich freuen zu hören, dass dein Großvater deiner Meinung ist. Er rät mir übrigens, Andrew herzubitten und ihm die Mädchen zu zeigen. Er muss ja schließlich eine natürliche Neigung zu ihnen haben. Ihn hierher bitten? Wohin sonst könnte ich ihn denn bitten? Ich habe nie gedacht, dass du ihn überhaupt zu dir bitten würdest. Du musst doch einsehen, dass sein Besuch für uns eine Notwendigkeit ist. Tja, ich muss wohl. Wenn die Mädchen ohne sein Geld nicht fertig werden können. Siehst du, Stephen, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf deinen guten Rat zählen könnte. Ich habe deinen Vater für heute Abend hergebeten. Für heute Abend? Ja. Er kann jeden Augenblick da sein? Ich schrieb 9 Uhr, klingle bitte. Ich muss die Mädchen noch vorbereiten. Ich habe Charles und Adolphus auch eingeladen, damit Andrew sie kennenlernt und sich über ihre Fähigkeit, ihre Frauen zu erhalten, keine Täuschung hingibt. Gnädige Frau. Morrison, bitten Sie alle sofort herunterzukommen. Jawohl, gnädige Frau. Aber Mutter... Stephen... Ich benötige jetzt deine ganze Geistesgegenwart und Autorität. Ich weiß nicht, wie Barbara die Sache aufnehmen wird. Seit man sie in der Heilsarmee zum Major ernannt hat, entwickelt sie eine Neigung, ihren eigenen Weg zu gehen und mit den Leuten herumzukommandieren. Weil keine Ahnung, wo sie das her hat. Mutter, sollen Jolly und Dolly hereinkommen? Barbara, ich will nicht, dass du Charles Jolly nennst. Das ist so ordinär, dass es mich geradezu krank macht. Aber Mutter, Jolly ist heutzutage ganz korrekt. Sollen sie hereinkommen? Ja, wenn sie sich anständig benehmen. Komm herein, Dolly. Benimm dich anständig. Komm herein, Jolly. Ja, nun setzt euch alle. Adolphus, worüber lachen Sie? Von Ihnen überrascht mich das. Von Charles Lomax habe ich nichts Besseres erwartet. Barbara versuchte mich, den Marsch der Heilsarmee zu lehren. Was gibt's denn darüber zu lachen? Sie würden auch nicht lachen, wenn Sie wirklich bekehrt wären. Sie waren nicht dabei. Es war wirklich komisch. Es war ganz famos. Schweigen Sie, Charles. Jetzt hört mich an, Kinder. Euer Vater kommt heute Abend. Sprichst du im Ernst, Mutter? Selbstverständlich, Sarah. Das geschieht deinetwegen und auch Charles wegen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen einzuwenden, Barbara. Ich? Warum? Mein Vater hat eine Seele, die gerettet zu werden verdient wie jeder andere. Nein, wirklich unmöglich. Was wollen Sie damit sagen, Charles? Nun, Sie müssen doch zugeben, dass das ein bisschen stark ist. Adolphus, Sie sind Professor des Griechischen. Können Sie uns die Bemerkung des Charles Lomax in eine anständige, lebende Sprache übersetzen? Wenn ich mir etwas zu sagen erlauben darf, Lady Britomart, so glaube ich, dass Charles unseren Gefühlen ziemlich glücklich Ausdruck gegeben hat. Homer gebraucht denselben Ausdruck, wenn er von Autolikus spricht. Sie dürfen nicht glauben, dass ich etwas dagegen habe, wenn es Sarah recht ist. Oh, ich danke Ihnen. Gestatten Sie mir, Adolphus, dass ich meinen eigenen Mann in mein eigenes Haus einlade? Sie haben eine unbedingte Zustimmung zu allem, was Sie tun. Sarah, hast du nichts zu sagen? Na, auffressen kann er uns ja nicht. Ich habe nichts dagegen. Und jetzt bitte ich euch, Kinder, hört mich an. Euer Vater wird uns ganz fremd sein. Ich glaube, er hat Sarah nicht gesehen, seit sie ein kleiner Fratz war. Seit sie ein kleiner Fratz war, Charles. Wie sie es in ihrer eleganten Diktion und in der Vornehmheit, die sie nie zu verlassen scheint, ausdrücken. Und jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Adolphus, wollen Sie mir bitte sagen, wo ich stehen geblieben bin? Sie sagten gerade, dass Herr Anderscheft seine Kinder, seit sie Babys waren, nicht mehr gesehen hat. Ja, ja, ja. Und dass er sich daher seine Meinung über ihre Erziehung nach dem Benehmen bilden wird, das sie heute Abend zeigen. Ja, ja, ich bitte euch dringend, dieses eine Mal nicht paarweise zusammenzusitzen und zu kichern und zu flüstern, während ich mit eurem Vater spreche. Natürlich, Mutter, wir werden dir Ehre machen. Und Sie, Charles, bedenken Sie, dass Sarah auf sie stolz sein will, statt sich ihrer zu schämen. Na, an mir gibt es nichts, worauf man gerade stolz sein könnte. Dann versuchen Sie wenigstens so auszusehen, als ob es etwas gäbe. Gnädige Frau, darf ich Ihnen ein Wort sagen? Unsinn, lassen Sie ihn eintreten. Jawohl, Gnädigste. Weiß Morrison, wer er ist? Selbstverständlich, er ist doch immer bei uns gewesen. Das muss eine harte Nuss für ihn sein, nicht wahr? Es ist jetzt nicht der Augenblick, um mit Ihren empörenden Ausdrücken an meinen Nerven zu zerren, Charles. Der Herr Anderscheft. Guten Abend, Angel. Guten Abend, meine Liebe. Du siehst älter aus. Ja, ich bin ein bisschen älter geworden. Aber vor dir ist die Zeit stillgestanden. So Unsinn. Hier ist deine Familie. Was? Ist sie so groß? Ich muss leider bemerken, mein Gedächtnis hat in mancher Hinsicht gelitten. Ah, du bist mein Ältester. Freut mich, dich wiederzusehen. Nein, aber wissen Sie... Andrew, weißt du wirklich nicht mehr, wie viele Kinder du hast? Ja, ich fürchte, sie sind sehr gewachsen. Vielleicht hast du die Liebenswürdigkeit, mir den Herrn vorzustellen. Ja, das ist Charles Lomax, Sarahs Verlobter. Oh, bitte verzeihen Sie, lieber Herr Lomax. Das macht ja gar nichts. Das ist mir ein Vergnügen. Wirklich. Und das ist Stephen. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Stephen. Ja, dann musst du mein Sohn sein. Wie, Er sieht dir sehr ähnlich, meine Liebe. Sie schmeicheln mir, Anderscheft. Ich heiße Cousins. Ich bin der Bräutigam Barbaras. Das ist Major Barbara Anderscheft von der Heilsarmee. Das ist Sarah, ihre zweite Tochter. Das ist Stephen Anderscheft, ihr Sohn. Oh, mein lieber Stephen, verzeih. Oh, bitte, bitte. Herr Cousins, ich bin Ihnen sehr verbunden, dass Sie mich so deutlich aufgeklärt haben. Bitte. Barbara, mein liebes Kind. Sarah. Sarah, mein liebes Kind, Entschuldigung. Barbara, diesmal irre ich mich doch hoffentlich nicht. Ganz richtig. Ja, und nun setzt euch alle. Setz dich, Andrew. Danke, meine Liebe. Also, da bin ich. Was kann ich für euch tun? Du brauchst gar nichts für uns zu tun, Andrew. Du gehörst zur Familie. Du kannst mit uns zusammensitzen und dich mit uns unterhalten. Charles Lomax, wenn Sie sich anständig benehmen können, dann tun Sie es. Wenn nicht, verlassen Sie das Zimmer. Es tut mir furchtbar leid, Lady Britomart, aber wissen Sie... Aber warum lachen Sie nicht, wenn Sie Lust dazu haben, Charlie? Es ist gut für Ihre Verdauung. Barbara, du hast die Erziehung einer Dame genossen. Ich bitte dich, dies deinen Vater merken zu lassen und nicht wie ein Straßenmädchen zu sprechen. Auch das macht nichts, meine Liebe. Du weißt, ich bin kein Gentleman und habe selbst nie eine Erziehung genossen. Es wird aber niemand merken. Wirklich. Darf ich Ihnen raten, Griechisch zu studieren, Herr Anderscheft? Leute, die Griechisch studieren, sind erlesene Menschen. Wenige von Ihnen können wirklich Griechisch und bestimmt kann keiner von Ihnen irgendetwas anderes. Aber Ihre Stellung ist unantastbar. Dolly, flunkere nicht. Charlie, hol deine Ziehharmonika und spiel uns etwas vor. Ach, vielleicht ist so etwas nicht nach Ihrem Geschmack. Wie? Ich bin ein großer Freund von Musik. Tatsächlich? Na, dann würde ich sie holen. Spielst du etwas, Barbara? Nur das Tambourin. Aber Jolly lehrt mich Ziehharmonika. Aha. Ist Jolly auch Mitglied der Heilsarmee? Nein, er sagt, ein Gentleman kann nur der Staatskirche angehören. Aber ich gebe Jolly nicht auf. Tja, Barbara ist alt genug, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie hat keinen Vater, der ihr mit seinem Rat zur Seite stünde. Doch, es gibt keine Waisen in der Heilsarmee. Dein Vater dort bei der Heilsarmee hat zahllose Kinder und sehr viel Erfahrung, nicht wahr? Ja. Wie kommt es, dass du das begreifst? Ja, kommen Sie herein, Charles. Ein Augenblick, hallo Max. Ich interessiere mich nämlich für die Heilsarmee. Ihr Motto könnte das meine sein. Blut und Feuer. Aber nicht Ihre Art Blut und Feuer, wissen Sie. Meine Art Blut reinigt. Meine Art Feuer läutert. Das tut unsere auch. Besuche mich morgen in meinem Schuppen und sieh dir an, was wir machen. Wir werden zu einer großen Versammlung marschieren. Marschiere mit uns, es wird dir ungemein gut bekommen. Kannst du auch etwas spielen? Mein angeborenes Talent zum Solotanz hat mir in meiner Jugend manchen Penny in den Wirtshäusern eingetragen. Und ich spielte ganz anständig Posaune. Na, wissen Sie... Schon mancher Sünder hat sich dank der Armee mit der Posaune in den Himmel hineingespielt. Ja, und wie ist das mit dem Kanonengeschäft? Dem Himmel zu kommen, das ist doch nicht ganz Ihre Sache, Herr Anderschaft. Charles! Das ist doch selbstverständlich, oder nicht? Das Kanonengeschäft mag ja notwendig sein, ich weiß schon, wir brauchen nun mal Kanonen, aber das sind doch sündhafte Sachen. Sie scheinen mein Geschäft nicht sehr zu würdigen, Herr Lomax. Gegen Sie persönlich habe ich nichts gesagt. Ja, ganz recht, aber bedenken Sie, dass ich ein Fabrikant des Mordes bin. Sie sehen mich eben jetzt in besonders guter Laune, weil wir heute früh in der Fabrik 27 Figurenscheiben in Splitter geschossen haben. Und zwar mit einer Kanone, die früher nur 13 vernichtet hat. Nun, je vernichtender der Krieg wird, desto schneller wird er abgeschafft werden. Nein, bewahre. Je vernichtender der Krieg wird, desto verlockender ist er. Nein, Herr Lomax, ich schäme mich meines Gewerbes durchaus nicht. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die ihre Moral und ihr Geschäft in wasserdichten Räumen getrennt halten. Ihre Weihnachtskartenmoral vom Frieden auf Erden und dem guten Willen unter den Menschen ist für mich nicht von Nutzen. Euer Christentum würde mich bankrott machen. In meiner Moral und in meiner Religion muss es einen Platz für Kanonen und Torpedos geben. Du sprichst, als wenn man unter einem halben Dutzend Arten von Religion und Moral die Wahl hätte, während es doch nur eine wahre Moral und eine wahre Religion gibt. Für mich gibt's auch nur eine wahre Moral. Aber sie dürfte dir nicht passen, da du keine Luftkriegsschiffe fabrizierst. Jeder Mensch hat nur eine echte Moral. Aber es ist nicht immer die gleiche. Möchten Sie das nicht wiederholen? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Es ist ganz einfach. Wie Euripides sagt, das Brot des einen ist das Gift des anderen. Sowohl moralisch als auch physisch. Ja, ganz richtig. Ach so, ja, richtig. Mit anderen Worten, es gibt Männer, die ehrlich sind und Männer, die Schurken sind. Unsinn, es gibt keine Schurken. Wirklich? Gibt's denn gute Menschen? Nein, nicht einen. Es gibt weder gute Menschen noch Schurken. Es sind alle Kinder eines Vaters und dasselbe Heil steht für sie alle bereit. Hm. Darf ich fragen, ob du jemals einen Kanonenfabrikanten bekehrt hast? Nein. Willst du mich's versuchen lassen? Bist du sicher, dass es nicht damit enden wird, dass du den Kanonen zuliebe die Heilsarmee aufgibst? Ich will es darauf hinwagen. Und ich will es auf das Gegenteil hinwagen. Wo ist dein Heilsarmee-Schuppen? In West Ham. Beim Zeichen des Kreuzes. Frage den erstbesten Menschen in Canningtown. Wo sind deine Fabriken? In Perryville St. Andrews, beim Zeichen des Schwertes. Frage, wen du willst, in Europa. Soll ich nicht lieber etwas vorspielen? Ja, spiel mal. Vorwärts, christliche Soldaten. Barbara, du tust gerade so, als ob die Religion ein angenehmes Gesprächsthema wäre. Ich bitte um einiges Anstandsgefühl. Ich finde nicht, dass die Religion ein unangenehmes Thema ist. Es ist das Einzige, das jeden verständigen Menschen interessiert. Wenn du entschlossen bist, darüber zu sprechen, dann bestehe ich darauf, dass dies auf eine anständige und ehrfürchtige Weise geschieht. Charles, klingeln Sie zur Andacht. Ich muss leider gehen. Du kannst jetzt nicht gehen, Andrew. Was sollen die Dienstboten denken? Meine Liebe, darf ich einen Kompromissvorschlag machen? Wenn Barbara im Wohnzimmer einen kleinen Gottesdienst abhalten will mit Herrn Lomax als Organisten, bin ich gern dabei. Ich will sogar mitwirken, falls eine Posaune beschafft werden kann. Spotte nicht, Andrew. Du glaubst doch hoffentlich nicht, dass ich mich lustig mache, Barbara. Es läge auch nichts daran, wenn du es tätest. Die halbe Armee kam in die erste Versammlung zum Spaß. Komm, komm, Dolly. Ja. Komm, Jolly. Ich will nicht, gut, dass mir jeder den Gehorsam verweigert. Adolphus, setzen Sie sich. Ja. Charles, Sie können gehen. Sie eignen sich nicht für Gebete. Sie können nicht ernst bleiben. Na, wissen Sie. Aber Sie, Adolphus, Sie können sich gut benehmen, wenn Sie wollen. Ich bestehe darauf, dass Sie bleiben. Meine liebe Lady Britomart, es gibt in der Familienbibel Dinge, die ich nicht ertragen könnte, wenn ich sie von Ihnen hören müsste. Was für Dinge, wenn ich bitten darf? Sie müssen vor der ganzen Dienerschaft bekennen, dass wir nicht reinen Herzens sind. Ich könnte es nicht ertragen, mit anzuhören, wenn Sie und Barbara sich eine solche Ungerechtigkeit widerfahren lassen. Was mich betrifft, ich leugne es rundweg. Ich habe mein Möglichstes getan. Ich würde nicht wagen, Barbara zu heiraten, wenn es wahr wäre. Also, ich muss in den Salon gehen. Dann gehen Sie. Einen Augenblick, Adolphus. Ich habe den sehr starken Verdacht, dass Sie aus keinem anderen Grund in die Halsarmee eingetreten sind, als um Barbara anzubeten. Ich habe Sie durchschaut. Nehmen Sie sich in Acht, dass Barbara Sie nicht auch durchschaut. Verklatschen Sie mich nicht. Na, Sarah, wenn du gehen willst, geh. Alles ist besser, als hier zu sitzen und sich dabei zu wünschen, 1000 Meilen weit weg zu sein. Schön, Mama. Mutter, was ist denn? Das ist nichts. Das ist Dummheit. Du kannst auch mit ihm gehen, wenn du willst. Oh, das darfst du nicht glauben, Mutter. Ich mag ihn nicht. Die anderen aber. Siehst du, das ist die Ungerechtigkeit im Schicksal einer Frau. Eine Frau muss die Kinder erziehen. Das heißt, sie muss sie strafen, wenn sie Unrecht tun. Und alles Unangenehme besorgen. Wenn sie dann alle ihre Arbeit getan hat, dann kommt der Vater und stiehlt ihr die Liebe ihrer Kinder. Er hat dir unsere Liebe nicht gestohlen. Es ist nur Neugier. Ach, ich will mich nicht trösten lassen, Steven. Mir fehlt nichts. Wohin gehst du, Mutter? Na, in den Salon natürlich. Kommst du mit, Steven? Nein, bestimmt nicht. Fühlen Sie sich besser nach dem Essen? Nee. Hat das wohl ein Essen sein? Na, für Sie vielleicht gut genug, aber für mich als intelligenter Arbeiter... Arbeiter? Was für einer? Ein Anstreicher. Na. Ja, ich bin tatsächlich ein Anstreicher. Marmorierer, mhm. Kunstmaler. Ich verlange 38 Schilling die Woche, wenn ich sie bekommen kann. Und wann bekommen Sie sie dann nicht? Na, das will ich Ihnen sagen. Erstens bin ich intelligent. Ach, gottverdammt kalt ist das hier. Ja, intelligent und die Kapitalisten mögen Menschen nicht, der sie durchschaut. Und zweitens braucht ein intelligentes Wesen einen doppelten Anteil am Glück. Deshalb trinke ich gelegentlich etwas zu viel. Und drittens bin ich schlau genug zu wissen, was das Gesetz erlaubt und was nicht. Ich tue, was es erlaubt, wie die Kapitalisten. Ich stehle alles, worauf ich die Hand legen kann. Wie heißen Sie? Price. Brontaire O'Brien Price. Gewöhnlich nennt man mich Snobby Price. Und wie heißen Sie? Fräulein Mitchens. Auf Ihr Wohl, Fräulein Mitchens. Frau Mitchens. Was? Oh Gott, Rummy. Ein anständiges, verheiratetes Weib von der Heilsarmee bekehrt unter der Maske eines Schlechten. Das ist immer dieselbe Geschichte. Was soll ich machen? Ich kann nicht verhungern. Die Mädel von der Heilsarmee sind gute Dinger. Aber je besser man ist, umso lieber denken sie, man sei recht schlecht gewesen, bevor man bekehrt wurde. Warum sollen sie sich nicht ein wenig Ansehen dadurch verdienen, die armen Schätzchen? Ach, diebische Schweine. Wer hat sie bekehrt, Herr Preis? Major Barbara? Nee, ich kam von selbst. Ich bin dabei, Brontaire O'Brien Price, der bekehrte Anstreicher, zu werden. Ich weiß doch, was die brauchen. Ich werde dem Mädel erzählen, wie ich Gottlästerte, spielt und meine alte Mutter prügelte. Haben Sie das getan? Das ist keine Spur, sie hat mich geprügelt. Aber ich will die Komödie so gut spielen wie irgendeiner. Ich werde mir gute Zeiten herausschlagen, verlassen Sie sich drauf. Man wird Ihnen aber das Trinken verbieten. Das gleiche ich in einer Bibelstunde aus. Ich brauche nicht zu trinken, wenn ich auf andere Art fidel sein kann. Kommen Sie, kommen Sie. Nur mutig sein. Ich werde Ihnen etwas zu essen verschaffen und dann werden Sie sich ganz wohl fühlen. Kopf hoch, Bruder, Kopf hoch. Sie werden hier Ruhe und Frieden und Glück finden. Na, Fräulein, und beeilen Sie sich doch mit dem Essen. Er ist ja ganz erschöpft. Ja, ich bin gleich. Hey, oh, auf die Beine, Großväterchen. Sie holt Ihnen dickes Honigbrot und einen Becher Magermilch. Lassen Sie den Mut nicht sinken. Man soll nie verzweifeln. Ich bin kein alter Mann. Er ist 46. So tüchtig wie je. Soll ich jetzt in die Gosse geworfen werden, während meine Arbeit ein jüngerer Mann bekommt, der sie nicht besser machen kann als ich? Nur weil mein schwarzes Haar so früh weiß wird? Ja, das Jammern hat keinen Sinn. Sie sind doch ein unverschämter, hinausgeworfener alter Arbeiter. Wer kümmert sich nur um Sie? Lassen Sie sich doch von den diebischen Schweinen eine Mahlzeit geben. Die haben Ihnen schon manche gestohlen. Nehmen Sie doch was von Ihrem Eigentum zurück. So, das essen Sie. Da, Bruder, sprechen Sie ein Gebet und essen Sie. Ich habe mir noch nie etwas schenken lassen. Es ist schon gut. Es ist schon gut. Der Herr sendet es Ihnen. Er hat es nicht verschmäht, Brot von seinen Freunden zu nehmen. Warum sollten Sie es tun? Ich habe mir noch nie etwas schenken lassen. Außerdem können Sie uns dafür bezahlen, wenn Sie wollen, sobald wir eine Arbeit für Sie gefunden haben. Ja. Ja, das ist wahr. Ich kann es Ihnen zurückzahlen. Es ist nur ein Darlehen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Na, Rami, fühlen Sie sich jetzt wohler? Gott segne Sie, liebes Fräulein. Sie haben meinen Leib genährt und meine Seele gerettet. Ruhen Sie ein wenig aus. Sie müssen am Umfallen sein. Ich bin viel herumgelaufen seit heute früh. Aber es gibt mehr zu tun, als wir leisten können. Ich darf nicht innehalten. Beten Sie 2 Minuten lang. Sie werden nachher umso besser arbeiten können. Ist es nicht wunderbar, wie ein Gebet von wenigen Minuten einen Menschen stärkt? Yeah. Preis, haben Sie ein Stück Brot bekommen? Ja, danke, Fräulein, danke. Aber ich habe noch etwas bekommen, das mehr wert ist. Und das ist der Friede, der über alle Begriffe geht. Halleluja! Wenn Sie so sprechen, fühle ich, wie schlecht es von mir ist, hier müßig zu stehen. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Halt! Ich kenne Sie. Sie waren's. Was wollen Sie denn? Sie haben mir mein Mädel gestohlen. Sie haben sie gegen mich aufgehetzt. Ich will sie wiederhaben. Sagen Sie ihr, sie soll herauskommen. Sonst komme ich rein und treibe sie mit Fußtritten raus. Sagen Sie ihr, dass Bill Walker sie sehen will. Hören Sie? Hinein mit Ihnen! Ah! Nur sachte, sachte, Kamerad. Sachte, sie hat Ihnen doch nichts getan. Wen nennen Sie Kamerad, hä? Sie wollen ihr wohl helfen, was? Hände hoch. Oh, Sie große Bestie, Sie! Bestie, was? Oh Gott, vergebe Ihnen, wie konnten Sie nur eine alte Frau so misshandeln? Sagen Sie nochmal, Gott vergebe mir. Und ich will Ihnen eine Gott vergeben auf die Kinnlade, dass Sie eine Woche lang das Beten sein lassen. Aber... Haben Sie was dagegen, Sie, hä? Nein, Kinosse, ich... Ihr Glück, Sie verhungerte alter Köter. So, und Sie, mein Fräulein, wollen Sie jetzt Mock Heavy Jam rausholen oder soll ich Ihnen die Zähne einschlagen und Sie selber holen? Oh, bitte, es soll jemand hineingehen und es Major Barbara sagen. Ja, ich hole den Major. Sie wollen dem Major von mir erzählen, was? Oh, bitte, lassen Sie mich gehen. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Oh, Gott, gebe mir Kraft. Da. Ah! So, zeigen Sie ihr das. Und sagen Sie, wenn sie auch so eine will, soll sie kommen und sich mir in den Weg stellen. Und Sie, alter Kerl da, jetzt Schluss mit dem Essen und mir aus dem Weg. Sie, wenn Sie sich unterstehen, mit mir frech zu sein, schlage ich Ihnen das Auge heraus. Was? Ja, genügt es euch jungen Hundesöhnen nicht, uns Alten die Arbeit zu stehlen? Müsst ihr noch hierher kommen und herumbalgen, wo uns das Brot der Barmherzigkeit noch im Magen liegt? Du halbe Portion. Da ist doch nichts mehr drauf, Mensch. Mehr als ihresgleichen. Gehen Sie doch hin und übernehmen Sie meine Arbeit bei Horrocks, wo ich 10 Jahre war. Man braucht dort junge Kerle. Sollen wir es doch versuchen mit ihnen. Die werden den Unterschied schon merken. Ha. Was verstehen Sie? Nicht einmal, wie Sie sich zu benehmen haben. Ihre schmutzige Faust einem anständigen Mädel ins Gesicht zu pflanzen. Geben Sie bloß Acht, dass ich sie nicht auch Ihnen ins Gesicht pflanze. Oh, ja, das können Sie einen alten Mann schlagen. Ich habe Sie noch keinen Jungen schlagen sehen. Sie lügen, Sie alter Schnorrer, Sie. Da ist ein Junge gewesen. Habe ich ein paar angetragen oder nicht? Oh, war er am Verhungern oder nicht? Aber das würden Sie nicht wagen, die Hand gegen meinen Neffen zu erheben. Wer ist denn das? Todger Fairmile, der dem japanischen Ringkämpfer im Varieté 20 Pfund abgewonnen hat, weil er ihm 17 Minuten 4 Sekunden lang standhielt. Ich bin kein Varieté-Ringkämpfer, aber kann er boxen? Ja, aber Sie können es nicht. Was? Ich kann's nicht. Sagen Sie das nochmal. Würden Sie es wagen, mit Todger Fairmile zu boxen, wenn ich Sie ihm gegenüberstelle, hä? Ich werde mich jedem lebenden Menschen stellen, und wenn es 10-mal Todger Fairmile wäre. Aber ich behaupte nicht, dass ich ein Berufsboxer bin. Ha, Sie und Boxen. Sie junger, eingebildeter, dummer Lump. würde mich selbst an Sie heranmachen, wenn ich keine 2 Monate lang gehungert hätte. Sie lügen, ja, Sie lügen. Sie haben noch das Brot und den Sirup im Bauch, den Sie hier geschnorrt haben. Oh Sie. Gott, ja, es ist wahr. Ich gehöre zum alten Eisen. Aber Sie werden auch bald dazugehören und dann werden Sie es kennenlernen. Sie werden schneller so alt sein als ich, Sie, der Sie schon früh morgens Schnaps saufen. Ich bin kein Säufer, Sie alter Lügner. Aber wenn ich mein Mädel durchhauen will, so habe ich gern den Teufel im Leib, verstanden? So, und jetzt gehe ich rein und hole Sie raus. Ja, wenn man Sie erst drin hat, wird man Ihnen schon den Schnaps und den Teufel aus dem Leib treiben. Geben Sie Acht, was Sie machen. Der Major hier ist die Enkelin des Grafen von Stevenage. Was? Stevenage? Verdammt nochmal. Sie werden schon sehen. Ich habe ihr doch nichts getan. Nicht? Wenn sie es aber behauptet, wer würde Ihnen glauben? Ja, das war. Es gibt eben keine Gerechtigkeit. Alles dürfen solche Leute einem antun. Ich bin gerade so viel wert wie die. Da kommt der Major. Sagen Sie ja das selbst. Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein. Setzen Sie sich. Machen Sie sich's bequem. Nun also, seit Sie mit uns Freundschaft geschlossen haben, möchten wir gerne alles wissen, was Sie betrifft. Namen, Adresse, Beschäftigung? Peter Shirley, Monteur. Monteur, ja? Vor 2 Monaten auf die Straße gesetzt, weil ich zu alt war. Oh, Sie taugen noch ganz gut. Warum haben Sie sich das Haar nicht gefärbt? Habe ich getan. Aber mein Alter kam heraus bei der Leichenschau meiner Tochter. Nüchtern? Abstinenzler. Noch nie arbeitslos gewesen. Ein guter Arbeiter. Und nun dem Schinder überwiesen wie ein alter Gaul. Einerlei. Wenn Sie das Ihre getan haben, wird Gott das Seine tun. Meine Religion geht nur mich allein an. Ach so. Freidenker. Habe ich es abgestritten? Warum auch? Ich glaube, mein eigener Vater ist Freidenker. Unser Vater, der Ihre wie der meine, der setzt seinen Willen durch auf jede Weise. Und sicher wusste er, warum er einen Freidenker aus Ihnen machte. Also Kopf hoch, Peter. Für einen nüchternen Mann wie Sie können wir immer eine Arbeit finden. Und Sie? Wie heißen Sie? Was geht das Sie an? Hat Angst, seinen Namen zu nennen. Irgendeine Beschäftigung? Wer hat Angst, seinen Namen zu nennen, hä? Wenn Sie mich anzeigen wollen, so tun Sie es doch. Ich heiße Bill Walker. Bill Walker. Walker? Ach, ich weiß, Sie sind der Mann, für den Jenny Hill eben gebetet hat. Wer ist Jenny Hill und wer heißt sie für mich beten? Na, das weiß ich nicht. Vielleicht waren Sie es, der ihr die Lippe entzwei geschlagen hat. Jawohl, das war ich. Und ich habe keine Angst vor Ihnen. Aber wie sollten Sie auch, da Sie sich vor Gott nicht fürchten? Sie sind ein tapferer Mann, Herr Walker. Es erfordert etwas Mut, unser Werk hier zu verrichten. Aber keiner von uns würde es wagen, die Hand gegen ein solches Mädchen zu erheben. Aus Angst vor Ihrem Vater im Himmel. Ich gebe nichts auf Ihr scheinheiliges Geschwätz, hä? Sie glauben wohl, ich bin auch hierher gekommen, um Sie anzubetteln, wie diese zerlumpte Bande. Ich brauche eure gepanschte Milch nicht. Ich glaube nicht an Ihren Gott. So wenig wie Sie selbst. Oh, verzeihen Sie, dass ich Ihren Namen eingetragen habe, Herr Walker. Das war ein Missverständnis. Ich werde ihn wieder ausstreichen. Sie werden meinen Namen zufrieden lassen, ja? Ist er vielleicht nicht gut genug für Ihr Buch da? Es hat keinen Zweck, Ihren Namen einzutragen. Außer wenn ich etwas für Sie tun kann. Was ist Ihre Beschäftigung? Das geht Sie nichts an. Na, natürlich nicht. Also, ich werde Sie eintragen als den Mann, der die arme kleine Jenny Hill ins Gesicht geschlagen hat. Also, hören Sie mal, davon habe ich jetzt genug, ja? Warum sind Sie dann zu uns gekommen? Wegen meines Mädels, verstanden? Um sich hier fortzunehmen und ihr die Kinnbacken entzwei zu schlagen. Sehen Sie, ich hatte recht mit Ihrer Beschäftigung. Was? Wie heißt sie? Mokabijam. Ach, Mock. Die ist eben zu unserer Kaserne in Kenningtown gegangen. Aha. Dann werde ich Sie dort suchen. Na, Sie täten besser zu bleiben. Sie sind im Begriff, sich heute einen bösen Tag zu machen. Wer wird ihn mir machen? Sie vielleicht? Na, jemand, an den Sie nicht glauben. Aber Sie werden es noch tun. Ich werde nach Kenningtown gehen, um Ihr Geschwätz nicht mehr zu hören. Und wenn ich Mock dort nicht finde, dann komme ich wieder und verpasse Ihnen was, was nicht 2 Jahre Zuchthaus kosten wird, Sie. Es ist umsonst, Bill. Sie hat einen anderen Beschützer. Was? Einen, den sie bekehrt hat. Er hat sich in sie verliebt, als er sie sah mit ihrer geretteten Seele und ihrem schönen, reinen Gesicht. Er hat ihnen eine Nase gedreht, Bill. Und ich werde ihm dafür seine Nase ausdrehen. Oh, Nicht, dass mir auch nur so viel an ihr gelegen wäre, aber ich werde sie lehren, mich abzuschütteln wie Dreck. Und ihn werde ich lehren, anzubinden mit meiner... Wie heißt denn der verdammte Kerl? Sergeant Toucher Fairmile. Toucher? Ich werde ihn begleiten, Fräulein. Die beiden möchte ich zusammen sehen. Und dann bringe ich ihn ins Hospital. Sagen Sie mal, ist das der, von dem Sie gesprochen haben? Ja, das ist er. Der Ringkämpfer aus dem Varieté. Wie viel wiegt er denn? 84 Kilo. Oh. Gehen Sie und plaudern Sie mit ihm, Bill. Er wird Sie bekehren. Ich fürchte mich vor niemand, aber... Er kann mich doch unterkriegen. Sie hat mich zugrunde gerichtet, Sie hat mich zugrunde gerichtet. Ach, Sie gehen also nicht. Ich hab mir's gleich gedacht. Jenny! Ja, Major? Schick Rami Mitchens heraus. Sie soll abräumen. Ich glaube, sie hat Angst. Unsinn, sie hat zu tun, was ihr befohlen wird. Rami? Ja? Der Major sagt, Sie müssen kommen. Arme kleine Jenny. Bist du müde? Schmerzt es? Nein. Es ist jetzt schon gut, es war nichts. Es war ein so harter Schlag, als er ihn nur geben konnte, scheint mir. Armer Bill. Du hast doch keinen Groll gegen ihn. Oh nein, nein, nein, wirklich nicht, Major. Der Himmel segne sein armes Herz. Major? Ja, Rami, vorwärts. Das Geschirr da hinein zum Abwaschen. Ein Herr ist da, will den Schuppen sehen, Major. Er behauptet, er sei ihr Vater. Schon recht, ich komme. Ich würde Sie verklagen, Sie schweinsrüsseliger Lump, wenn Sie es mir nur erlauben würde. Sie sind kein Gentleman. Eine Dame ins Gesicht zu schlagen, nein, sowas. Was ich Ihnen gesagt habe. Lassen Sie mich in Frieden, ja? Von Ihnen jedenfalls, dass Sie mich nicht mit Verachtung behandeln. Nur keine Angst. Sie sind kein so angenehmer Gesellschafter, dass man Ihnen nachläuft. Herr Shirley? Das ist mein Vater. Ich sagte Ihnen schon, er sei ein Freidenker. Sicher werdet ihr euch gut verstehen. Freidenker? Ganz im Gegenteil. Ich bin ein überzeugter Mystiker. Oh, das tut mir leid, wirklich. Apropos Papa, was ist deine Religion für den Fall, dass ich dich wieder vorzustellen habe? Meine Religion? Liebes Kind, ich bin ein Millionär. Das ist meine Religion. Dann fürchte ich, werdet ihr beide einander doch nicht trösten können. Sie sind kein Millionär, nicht wahr, Peter? Nein. Und stolz darauf. Armut, mein Freund, ist nichts, worauf man stolz sein kann. Wer hat Ihre Millionen für Sie erworben? Ich und meinesgleichen. Und was erhält uns arm, dass wir euch reich erhalten? Ich möchte nicht Ihr Gewissen haben, nicht um Ihr ganzes Einkommen. Und ich möchte nicht Ihr Einkommen haben, nicht um Ihr ganzes Gewissen, Herr Shirley. Man sollte nicht glauben, dass er mein Vater ist, nicht wahr, Peter? Wollen Sie hineingehen und den Mädchen ein wenig helfen? Wir haben so angestrengt gearbeitet, dass wir kaum stehen können. Ach ja, ich bin Ihr Schuldner für eine Mahlzeit, oh, nicht wahr? Nein, nicht weil Sie unser Schuldner sind, sollen Sie den Mädchen helfen, sondern weil Sie sie lieben, Peter. Na, hinein mit Ihnen und gönnen Sie Ihrem Gewissen einmal Ferien. Ach, es ist schade, dass Sie nie gelernt haben, Ihren Verstand zu gebrauchen, Fräulein. Sie wären ein sehr beredter Vorkämpfer des Freidenkertums geworden. Und du, Vater? Kümmere dich nicht um mich, liebes Kind, sondern um deine Arbeit. Ich möchte dir gerne ein bisschen dabei zusehen. Gut. Was für eine Bewandtnis hat es zum Beispiel mit diesem Burschen da? Da, mit Bill? Den werden wir bald heilen. Pass auf. Bill? Ja? Wäre es nicht nett, der Mock Happy Jam auf das Gesicht zu treten? Hm? Sieh, das ist eine Lüge. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich das vorhabe? Nur Ihr neuer Freund. Was für ein neuer Freund? Der Teufel, Bill. Wenn er die Menschen packt, werden sie elend, genau wie Sie. Doch, ich bin nicht elend. Wenn Sie glücklich sind, warum sehen Sie dann nicht glücklich aus? Ich bin absolut glücklich, sage ich Ihnen. Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Was habe ich Ihnen getan? Ich habe Sie doch nicht ins Gesicht geschlagen, was? Ich bin es nicht, der Ihnen auf den Fersen ist, Bill. Wer denn sonst? Jemand, der nicht will, dass Sie Frauen ins Gesicht schlagen. Jemand, der einen Mann aus Ihnen machen möchte. Aber ich bin kein Mann, was? Ich nehme an, dass irgendwo in Ihnen ein Mann steckt, aber warum hat er zugelassen, dass Sie die arme kleine Jenny Hill geschlagen haben? Das war nicht gerade männlich. Hören Sie auf damit, sage ich Ihnen. Ich habe Ihre Jenny Hill mit Ihrer dummen kleinen Fresse satt. Ja, warum denken Sie dann immerzu daran, Bill? Sie wollen sich doch nicht bekehren lassen, oder? Nein, wahrhaftig nicht. Nicht eine Fingerspitze. Gut, Bill, wehren Sie sich dagegen. Gebrauchen Sie Ihre ganze Kraft. Toucher Fairmile sagte, dass er gegen seine Bekehrung 3 Nächte hindurch härter angekämpft hatte als jemals gegen den Japaner im Varieté. Er ist dem Japaner gewichen, als sein Arm zu brechen drohte. Aber seiner Bekehrung wich er nicht, bevor nicht sein Herz brechen wollte. Vielleicht werden Sie diesem Schicksal entgehen. Sie haben kein Herz. Warum soll ich kein Herz haben wie jeder andere? Ein Mann mit einem Herzen hätte nicht das Gesicht der kleinen Jenny zerschlagen. Habe ich jemals mit Ihnen Streit gesucht, dass Sie herkommen und mich so ärgern? Ihre Seele ist es, die Sie schmerzt, Bill, und nicht ich. Wir haben das alle durchgemacht. Gehen Sie mit uns, Bill, zu tapferer Männlichkeit auf Erden und ewiger Glorie im Himmel. Ach, du bist's, Dolly! Dolly, erlaube, dass ich dir einen neuen Freund vorstelle. Herr Bill Walker. Das ist mein Beschützer. Herr Cousins. Herr Walker? Den Sie heiraten werden? Mhm. Gott stehe ihm bei. Warum glauben Sie, dass er mit mir nicht glücklich sein wird? Ich habe es nur einen Morgen ertragen. Aber er wird ein Leben ertragen müssen. Das ist ein entsetzlicher Gedanke, Herr Walker. Aber ich kann mich von ihr nicht losmachen. Na, ich kann's. Wissen Sie, Major, wohin ich jetzt gehe und was ich tun werde? Ja. Sie gehen in den Himmel und werden hierher zurückkehren und mir das sagen, bevor die Woche um ist. Nein, Sie lügen. Ich gehe jetzt nach Kenningtown und spucke Dodger Fairmile ins Gesicht. Ich habe Jenny Hill ins Gesicht geschlagen und jetzt lasse ich mich selbst ins Gesicht schlagen und will zurückkommen und es ihr zeigen. Dann sind wir quitt. Herr Cousins, ist das gerecht oder nicht? Sie sind ein Gentleman. Sie sollten es wissen. Ja, ich glaube, Sie haben recht, Herr Walker. Sonderbar, es ist genau das, was ein alter Grieche getan hätte. Oh, was wird es nützen? Es wird Herrn Fairmile trainieren und Herrn Walkers Seele befriedigen. Quatsch, Seele gibt's nicht. Wie können Sie wissen, ob ich eine Seele habe oder nicht? Sie haben sie doch nicht gesehen, ich oder? Ich habe gesehen, wie Ihre Seele Ihnen wehtat, Bill, als Sie sich gegen sie auflehnten. Hören Sie mal zu. Wenn Sie mein Mädel wären und mir so das Wort aus dem Mund nehmen, würde ich Ihnen eins geben, wahrhaftig Sie. Und Sie, befolgen Sie meinen Rat, lieber Mann. Stopfen Sie ihr den Mund oder Sie sterben vor der Zeit. Abgenützt werden Sie sein. Abgenützt. So. Und jetzt gehe ich dorthin. Wir werden ja sehen. Dolly. Ja, mein Schatz. Es ist sehr anstrengend, in dich verliebt zu sein. Wenn der Zustand andauert, glaube ich selbst, dass ich jung sterben werde. Wäre dir das unangenehm? Und durchaus nicht. Schon gut, Papa. Wir haben dich nicht vergessen. Dolly, erkläre dem Papa den Platz. Ja. Ich habe keine Zeit. Ich glaube, Sie erraten, was in mir vorgeht, Herr Cousins. Sehr richtig. Aber wenn Barbara Sie durchschaut, was dann? Ja, wissen Sie, ich interessiere mich ganz aufrichtig für die Ansichten der Halsarmee. Ich bin nämlich tatsächlich etwas wie ein Sammler von Religionen. Und das Sonderbare ist, ich kann an alle glauben. Apropos, haben Sie irgendeinen Glauben? Ja. Wohl einen recht ungewöhnlichen. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die für die Erlösung nötig sind. Oh, Sie meinen den Katechismus der Staatskirche? Die beiden Dinge sind... Taufe und... Nein, Geld und Schießpulver. Ja, das ist der übliche Glaube unserer regierenden Klassen. Neu daran ist nur, dass jemand sich offen dazu bekennt. Jawohl. Verzeihen Sie, gibt es einen Platz in Ihrer Religion für Ehre, Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe, Barmherzigkeit und dergleichen? Ja, diese Dinge bilden den Zauber und die Annehmlichkeiten eines reichen, starken und gesicherten Lebens. Nehmen Sie an, man hätte zu wählen zwischen diesen Dingen und Geld oder Schießpulver. Dann wählen Sie Geld und Schießpulver, denn ohne genügend von diesen beiden können Sie sich die anderen Dinge nicht leisten. Das ist Ihre Religion? Ja. Barbara wird das nicht ertragen. Sie werden zwischen Ihrer Religion und Barbara wählen müssen. Genau wie Sie, mein Freund. Sie wird nämlich schon herausfinden, dass Ihre Trommel da hohl ist. Vater Anderschef, Sie irren sich. Ich bin ein aufrichtiger Heilsarmeesoldat. Sie verstehen die Heilsarmee nicht. Es ist die Armee der Freude, der Liebe, des Mutes. Sie hat die Angst, die Gewissensbisse, die Verzweiflung der alten, von der Hölle besessenen Sekten verbannt. Sie marschiert, um den Teufel zu bekämpfen mit Trompeten und Trommeln, mit Musik und Tanz, mit Fahnen und Palmen, wie es sich für einen Ausfall geziemt, den die selige Garnison vom Himmel aus macht. Sie greift den Prasser aus der Kneipe heraus und macht einen Mann aus ihm. Sie findet einen Wurm, der sich in der Küche eines Hinterhauses krümmt, und siehe, es wird ein Weib. Sie ergreift einen armen Professor des Griechischen und zieht den Rhapsodisten in ihm ans Licht, offenbart ihm die echte Anbetung des Dionysos und schickt ihn auf die Straßen, auf dass er Dithyramben trommle. Sie werden den Schuppen alarmieren. Die sind an diese plötzlichen Ekstasen der Frömmigkeit gewöhnt. Immerhin, wenn Sie die Trommel stört. Danke Ihnen. Sie erinnern sich doch, was Euripides über Geld und Schießpulver sagt. Nein. Dann sollen Sie es hören, in meiner Übersetzung. Also, glaube, mein Freund, wenn Sie im Leben Glück wollen, müssen Sie zuerst Geld genug erwerben, um ein angenehmes Leben zu führen. Und Macht genug, um Ihr eigener Herr zu sein. Sie sind verdammt entmutigend. Euripides erwähnt Barbara also. Es ist eine annehmbare Übersetzung. Das Wort bedeutet Schönheit. Aha. Darf ich als Barbaras Vater fragen, wie groß Barbaras Jahreseinkommen sein muss, damit sie ewig geliebt werde? Als Barbaras Vater ist das mehr Ihre Sache als die meine. Ich kann sie ernähren, indem ich Unterricht im Griechischen gebe. Das ist wohl alles. Halten Sie sich für eine gute Partie für Barbara? Herr Anderscheft, ich bin in vieler Beziehung ein schwacher, schüchterner, erfolgloser Mensch. Aber sobald ich fühle, dass ich etwas haben muss, so bekomme ich es, früher oder später. Ich fühle, dass ich Barbara haben muss und keiner sonst. Professor Cousins, Sie sind ein junger Mann nach meinem Geschmack. Herr Anderscheff, Sie sind, soweit ich Sie beurteilen kann, ein verfluchter alter Spitzbube. Aber Sie wirken sehr stark auf meinen Sinn für Ironie und Humor. Und jetzt zum Geschäft. Entschuldigen Sie, wir sprachen von Religion. Warum wollen Sie auf einen so uninteressanten und unwichtigen Gegenstand wie das Geschäft zurückkommen? Augenblicklich ist Religion unser Geschäft, weil wir Barbara nur durch die Religion gewinnen können. Haben Sie sich auch in Barbara verliebt? Ja, mit der Liebe eines Vaters. Die Liebe eines Vaters für eine erwachsene Tochter ist die gefährlichste aller Torheiten. Bleiben wir bei der Sache. Unsere Aufgabe ist es, sie zu gewinnen, und keiner von uns beiden ist ein Methodist. Das tut nichts. Die Macht, durch die Barbara hier herrscht, die Macht, die Barbara selbst beherrscht, ist nicht Calvinismus, nicht Methodismus. Noch griechisches Heidentum, wie? Das gebe ich zu. Barbara ist ganz originell in ihrer Religion. Aha, Barbara Enderschoft musste so sein. Ihre Begeisterung stammte aus ihr selbst. Wie ist sie wohl in sie gekommen? Begeisterung ist das Erbteil der Enderschoft. Ich werde meine Fackel meiner Tochter reichen, sie soll mein Evangelium predigen. Was? Geld und Schießpulver? Ja, Geld und Schießpulver, Freiheit und Macht, Macht über Leben und Macht über Tod. Sie wissen natürlich, dass Sie verrückt sind. Und Sie? Ja, ich? Ich bin total verrückt, aber ich staune. Kann ein Narr Kanonen machen? Wer denn sonst als ein Narr? Und nun Frage gegen Frage. Kann ein geistesgesunder Mann Euripides übersetzen? Nein. Kann eine geistesgesunde Frau aus einem Prasser einen Mann und aus einem Wurm eine Frau machen? Vater Kolossus, Mammut, Millionär. Gibt es heute in diesem Rettungsschuppen zwei oder drei Narren? Ach, Sie meinen, Barbara ist so verrückt wie wir? Professor, wir wollen die Dinge beim richtigen Namen nennen. Ich bin ein Millionär. Sie sind ein Dichter. Barbara ist eine Seelenretterin. Was haben wir drei mit dem Pöbel von Sklaven und Götzendienern zu tun? Nehmen Sie sich in Acht. Barbara ist in das Volk verliebt. Genauso wie ich. Haben Sie die Romantik einer solchen Liebe nie empfunden? Sind Sie jemals in die Armut verliebt gewesen wie der heilige Franziskus? Oder in Krankheit und Leid wie unsere Pflegerinnen und Philanthropen? Solche Leidenschaften sind keine Tugenden, sondern die unnatürlichsten Laster. Überlassen Sie es den Armen so zu tun, als ob die Armut ein Segen sei. Überlassen Sie es dem Feigling, aus seiner Feigheit eine Religion zu machen, indem er Demut predigt. Für uns passt das nicht. Wir drei müssen über dem niedern Volk stehen. Wie können wir sonst seinen Kindern helfen, an unserer Seite emporzustreben? Barbara muss uns gehören und nicht der Heilsarmee. Wenn Sie glauben, dass Sie Barbara der Heilsarmee abspenstig machen können, wenn Sie mit ihr so sprechen wie eben mit mir, so kennen Sie Barbara nicht. Mein Freund, ich bitte nie um etwas, das ich kaufen kann. Was? Sie wagen zu behaupten, dass Sie Barbara kaufen können? Nein, aber die Heilsarmee kann ich kaufen. Ganz unmöglich. Das werden Sie sehen. Alle religiösen Organisationen bestehen dadurch, dass sie sich den Reichen verkaufen. Nicht die Heilsarmee. Das ist die Kirche der Armen. Ein Grund mehr, sie zu kaufen. Ich glaube, Sie wissen nicht, was die Heilsarmee für die Armen tut. Oh ja, das weiß ich. Sie zieht ihnen die Zähne. Das genügt mir als Geschäftsmann. Unsinn, sie macht sie ehrlich. Ehrliche Arbeiter sind die billigsten. Glücklich. Umso besser. Glückliche Arbeiter revoltieren nicht. Sie richtet ihre Gedanken auf himmlische Dinge. Und nicht auf Gewerkschaften und Sozialismus. Ausgezeichnet. Sie sind wirklich ein verfluchter alter Spitzbube. Wir haben eben eine herrliche Bekehrungsversammlung abgehalten. Herr Preis, ich habe die Leute selten so gerührt gesehen wie durch Ihre Beichte. Ich wäre beinahe froh über meine frühere Schlechtigkeit, wenn sie den anderen helfen könnte, gut zu bleiben. Das wird sie auch, Snobby. Wie viel, Jenny? 4 Schilling 10 Pence, Major. Oh, Snobby, hätten Sie Ihrer armen Mutter nicht noch einen Fußtritt versetzen können, dann hätten wir volle 5 Schilling zusammen. Also, wenn sie hören könnte, wie Sie das sagen, Fräulein, dann täte es ihr leid, dass ich es nicht getan habe. Soll ich die fehlenden 2 Pence dazugeben, Barbara? Das Schärflein des Millionärs, wie? Wie hast du diese 2 Pence verdient? Wie gewöhnlich, indem ich Kanonen, Torpedos und Unterseeboote verkaufte. Steck sie wieder ein. Du kannst deine Seelenrettung nicht für 2 Pence erkaufen. Du musst sie dir erarbeiten. Genügen 2 Pence nicht? Ich kann noch mehr aufbringen, wenn du mir gut zuredest. 2 Millionen genügen nicht, Papa. Es klebt schlechtes Blut an deinen Händen. Und nur gutes Blut kann sie reinigen. Geld ist nutzlos, weg damit. Dolly, du musst für mich noch einen Brief an die Zeitungen schreiben. Oh. Ja, ich weiß, dass du das nicht magst, aber es muss sein. Das Elend dieses Winters richtet uns zugrunde. Alles ist arbeitslos. Der General sagt, wir müssen unseren Schuppen schließen, wenn wir nicht mehr Geld bekommen können. Ich betreibe die Sammlungen, dass ich mich schäme. Nicht wahr, Snobby? Es ist ein wahres Vergnügen, Sie arbeiten zu sehen, Fräulein. Kein Marktschreier könnte das besser. Mit mir ist es schon so weit gekommen, dass ich mehr an die Sammlung denke als an die Seelen der Leute. Aber was ist das schon, dieser Hut voll Kupfer? Wir brauchen Tausende, Hunderttausende. Ich will Menschen bekehren und nicht immer für die Armee betteln. So betteln, dass ich lieber stürbe, als es für mich selbst zu tun. Wahre Selbstlosigkeit ist zu allem fähig, meine liebe Barbara. Ja, nicht wahr? Mephistopheles, Machiavell. Woher wollen wir Brot für die Armen nehmen? Ich kann einem Mann nicht von Religion sprechen, wenn ich in seinen Augen den Hunger sehe. Es ist entsetzlich. Major, Liebe. Ach, nein, lass. Es wird schon gut werden. Wir werden das Geld bekommen. Wie denn? Durch Gebete natürlich. Frau Baines sagte, sie hat es heute Nacht von Gott erfleht. Und sie hat niemals vergeblich gebetet, nie. Ach übrigens, Papa, Frau Baines ist hier, um mit zu unserer Versammlung zu marschieren. Frau Baines, das ist unser General. Aus irgendeinem Grund legt sie großen Wert darauf, dich kennenzulernen. Vielleicht will sie dich bekehren. Es wird mir ein Vergnügen sein, liebes Kind. Major, der Mann ist wieder da. Was für ein Mann? Der Mann, der mich geschlagen hat. Oh, ich hoffe, er wird sich uns anschließen. Hey da, Bill. Schon zurück? Sie sind wohl immer noch am Quasseln, was? Immer noch. Na, hat Ihnen Totscher den Streich, den Sie der armen Jenny versetzt haben, heimgezahlt? Nein. Ich dachte, weil Ihr Rock ein bisschen schneebedeckt aussieht. Und Sie wüssten gern, woher der Schnee kommt, wie? Ja. Nun, der Erdboden in Kenningtown ist schuld daran. Ich habe ihn mit meinen Schultern aufgerieben. Schade, dass Sie den Boden nicht mit Ihren Knien aufgerieben haben, Bill. Das hätte Ihnen gut getan. Ich habe die Knie eines anderen geschont. Er kniete auf meinem Kopf, jawohl. Wer kniete auf Ihrem Kopf? Torcher. Er betete für mich. Bequem, wie auf einem Teppich. Und ebenso Mock. Ebenso die ganze verfluchte Versammlung. Mock sagte, O Herr, brich seinen verstockten Sinn, aber tue seiner geliebten Seele nicht weh. Und Ihr Kerl, 84 Kilo, er kniete mit seinem ganzen Gewicht auf meinem Kopf. Lustig, was? Oh nein, es tut uns sehr leid, Herr Walker. Aber Unsinn, natürlich ist das lustig. Es ist Ihnen recht geschehen, Bill. Sie haben ihm gewiss zuerst etwas getan. Ich habe ihm ins Gesicht gespuckt. Aber er sah zum Himmel auf und rief, oh, dass ich es wert bin, um des Evangeliums willen angespien zu werden. So sagte er. Und Mock sagte, Gloria, Halleluja. Und dann nannte er mich Bruder. Ich hatte gar keinen Streit mit ihm. Die halbe Straße betete und die andere Hälfte platzte beinahe vor Lachen. So, sind Sie jetzt zufrieden? Ich wollte, ich wäre dabei gewesen, Bill. Ja, Sie würden noch eine Extrarede gehalten haben. Es tut mir so leid, Herr Walker. Bedauern Sie mich nicht. Sie haben keinen Grund dazu. Hören Sie mal, ich habe Ihnen den Kiefer zerschlagen. Nein, es hat mir nichts geschadet. Nur im ersten Augenblick. Es hat mich bloß erschreckt. Ich brauche keine Verzeihung. Ich will für das, was ich tat, zahlen. Ich wollte mir auch den Kiefer zerschlagen lassen, um Ihnen Genugtuung zu geben. Nein. Und ich habe nichts erreicht, als dass man mich öffentlich zur Schau stellte. Wenn ich Sie aber nicht so zufriedenstellen kann, dann anders. Hören Sie, ich hatte gegen die Kälte 20 Schilling gespart. Sagen wir, dass die Geldstrafe 1 Pfund beträgt. Da ist das Geld. Oh, ich kann das Geld nicht nehmen, Herr Walker. Dieses christliche Affentheater sollten Sie mit mir nicht aufführen. Dieses verdammte Vergeben und Quälen und Gequatsch. Nehmen Sie Ihr Geld. Und hören Sie auf, mir Ihr dummes, zerschlagenes Gesicht zu zeigen. Major, darf ich etwas davon für die Armee nehmen? Nein. Die Armee kann nicht gekauft werden. Wir wollen Ihre Seele, Bill. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Ja, ich weiß. Ich und meine paar Schilling. Wir genügen Ihnen nicht. Sie sind eben die Enkelin eines Grafen. Weniger als 100 Pfund nehmen Sie nicht. Schau, Barbara, du könntest mit 100 Pfund eine ganze Menge Gutes tun. Wenn du diesem Ehrenmann entgegenkommen und sein Goldstück annehmen willst, will ich die anderen 99 Pfund dazulegen. Oh, du bist zu großzügig, Papa. Bill bietet 20 Silberlinge an. Alles, was du anzubieten brauchst, sind die anderen 10. Das ist der übliche Preis, um den man einen jeden kauft, der zu haben ist. Ich bin nicht zu haben und die Armee auch nicht. Bill, Sie werden nie wieder einen ruhigen Augenblick haben, bis Sie zu uns übertreten. Sie können sich Ihrer Bekehrung nicht widersetzen. Ich hab zahlen wollen. Mehr kann ich nicht tun. Nehmen Sie es oder lassen Sie es. Da ist es. Oh, Frau Behns. Frau Behns, das ist mein Vater. Versuchen Sie Ihr Glück bei ihm. Auf mich will er nicht hören. Haben Sie den Schuppen schon besichtigt, Herr Anderscheft? Sie kennen natürlich das Werk, das wir vollbringen. Die ganze Nation kennt es, Frau Behns. Nein, die ganze Nation kennt es nicht. Sonst wären wir nicht durch Geldnot gelähmt und könnten unser Werk im ganzen Lande durchführen. Wissen Sie, dass es in diesem Winter in London Straßenkämpfe gegeben hätte ohne uns? Ach, glauben Sie wirklich? Ich weiß es. Wollen Sie mir nicht helfen, an die Armen heranzukommen? Sie werden sehen, wie wir den Leuten den Zaun und die Bitterkeit aus den Herzen nehmen, Herr Anderscheft. Das ist bestimmt für alle Arbeitgeber sehr zweckdienlich und erfreulich, Frau Behns. Barbara, Jenny, ich habe gute Nachrichten. Meine Gebete sind erhört worden. Haben wir genug Geld, den Schuppen offen zu halten? Oh, ich hoffe, wir werden genug haben, alle Schuppen offen zu halten. Lord Saxon hat 5000 Pfund versprochen. Hurra! Wenn was? Wenn 5 andere Herren je 1000 geben, um die 10.000 voll zu machen. Wer ist Lord Saxon? Ein neu ernannter Peer, liebes Kind. Du hast doch gewiss schon von Horace Boccia gehört. Boccia, der Branntweinbrenner? Boccias Whisky? Ja, der. Einer der größten öffentlichen Wohltäter. Er hat die Kathedrale in Heckington restauriert. Man hat ihn dafür in den Ritterstand erhoben. Und er gab 500.000 für Parteizwecke. Dafür wurde er Baron. Was wird er für die 5.000 werden? Es gibt keine Auszeichnung mehr, die man ihm noch geben könnte. Diese 5.000 werden also wohl der Rettung seiner Seele dienen. Der Himmel gebe es. Oh, Herr Anderscheft, Sie haben sehr reiche Freunde. Können Sie uns nicht zu den anderen 5.000 verhelfen? Wissen Sie niemanden? Oder könnten Sie es nicht? Möchten Sie es nicht? Oh, denken Sie an die armen Menschen, Herr Anderscheft. Bedenken Sie, wie viel es für die Armen bedeutet und wie wenig für einen großen Mann wie Sie. Frau Behns, Sie sind unwiderstehlich. Ich kann Sie nicht enttäuschen. Sie sollen Ihre 5.000 Pfund haben. Gott sei Dank. Und mir danken Sie nicht? Oh, versuchen Sie nicht zynisch zu sein. Schämen Sie sich nicht, dass Sie ein guter Mensch sind. Sie werden mir einen Scheck geben, nicht wahr? Damit ich ihn bei der Versammlung zeigen kann. Jenny, holen Sie Tinte und Feder. Ja, General. Oh, bemühen Sie Fräulein Hill nicht. Ich habe eine Füllfeder. Nun, Fräulein Major, was kostet die Heilsarmee jetzt? Halt! Frau Behns, wollen Sie dieses Geld wirklich annehmen? Warum nicht, Liebste? Warum nicht? Wissen Sie, was mein Vater ist? Haben Sie vergessen, dass Lord Saxham Boccia der Branntweinbrenner ist? Boccia mit seinem Whisky? Liebe Barbara, Lord Saxham hat wie jeder von uns eine Seele, die zu retten ist. Oh ja, ich weiß, dass er eine Seele hat, die zu retten ist. Er soll hierher kommen und ich will mein Bestes tun, ihm zu dieser Rettung zu verhelfen. Aber er will seinen Scheck herschicken und uns kaufen und dann ebenso schlecht sein wie vorher. Aber Barbara, wird denn weniger getrunken werden, wenn alle armen Seelen, die wir retten wollen, morgen kommen und sehen, dass unser Schuppen vor ihren Augen geschlossen wird? Lord Saxon gibt uns das Geld, damit wir dem Trunk Einhalt tun und ihn um sein eigenes Geschäft bringen. Die reine Selbstaufopferung Bodgers, es ist klar. Gott segne den guten Bodger. Donny! Auch ich darf ein wenig das Lob der Uneigennützigkeit beanspruchen, Frau Behns. Denken Sie an mein Geschäft. Denken Sie an die Witwen und Waisen, die Männer und Jünglinge, die von Schrapnells in Stücke gerissen und von Lydit vergiftet werden. Och. Denken Sie an die Meere voll Blut, von denen nicht ein Tropfen in einer wirklich gerechten Sache vergossen wird. All das macht Geld für mich. Ihre Sache ist es, Frieden auf Erden zu predigen. Jeder von Ihnen Bekehrte ist eine Stimme gegen den Krieg. Und doch gebe ich Ihnen dieses Geld und helfe Ihnen, meinen eigenen Ruin zu beschleunigen. Bedenken Sie das. Hier der Scheck. Das tausendjährige Reich Christi wird durch die Selbstlosigkeit der Anderscheft und Bodger eingeleitet werden. Oh, freut euch. Je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, dass es eine grenzenlose Güte gibt. Wer hätte gedacht, dass von Krieg und Trunksucht irgendetwas Gutes kommen könnte? Und doch werden ihre Einkünfte heute der Heilsarmee zu Füßen gelegt, auf dass sie ihr segensreiches Werk vollbringe. Oh Liebe, wie gesegnet, wie herrlich ist das alles? Wir wollen diesen unaussprechlichen Augenblick benutzen und sofort zu der großen Versammlung marschieren. Herr Anderscheft, haben Sie jemals 1000 Menschen aus dem gleichen Antrieb auf die Knie fallen und beten gesehen? Kommen Sie mit uns in die Versammlung. Barbara soll verkünden, dass die Armee gerettet ist. Und zwar durch Sie. Ja, Sie sollen die Fahne tragen, Frau Behns. Herr Anderscheft ist ein begabter Posaunenbläser. Er soll eine olympische Begleitung zum West Ham Heilsmarsch anstimmen. Blasen Sie, Machiavell, blasen Sie. Die Posaune Zions. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich könnte den Bass nach dem Gehör spielen, wenn ich die Melodie kennen würde. Es ist ein Hochzeitschor aus einer donizettischen Oper. Aber wir haben ihn verwandelt. Wir verwandeln hier alles zum Guten. Bodger inbegriffen. Sie kennen den Chorus Immenso Jubilo? Immenso Jubilo! Dolly, du brichst mir das Herz. Ach, was bedeutet hier ein gebrochenes Herz, mehr oder weniger? Dionysos Anderscheft ist herabgestiegen. Ich bin besessen. Kommen Sie, Barbara. Mein lieber Major soll mit mir gemeinsam die Fahne tragen. Ich kann nicht mitkommen. Nicht mitkommen? Ja, glauben Sie, dass ich Unrecht tue, das Geld zu nehmen? Nein, nein, nein, nein. Gott helfe Ihnen, meine Liebe. Sie müssen es. Sie retten die Armee. Gehen Sie. Aber kommen Sie nicht mit uns? Nein. Nein. Was tun Sie, Barbara? Warum nehmen Sie Ihr Abzeichen ab? Sie können uns nicht verlassen wollen, Major. Vater, komm her zu mir. Liebes Kind. Dein Abzeichen? Was ist denn? Erschreck nicht. Hier. Es ist nicht viel für 5000 Pfund, was? Barbara, wenn Sie nicht kommen und mit uns beten wollen, versprechen Sie mir wenigstens, dass Sie für uns beten. Ich kann jetzt nicht beten. Vielleicht werde ich nie wieder beten können. Barbara! Major! Ich kann es nicht länger tragen. Rasch! Marsch! Wir marschieren! Aufgespielt! Immenso Jubilo! Überarbeitet. Morgen wird es wieder gut gehen. Wir werden Sie niemals verlieren. Nun, Jenny, marschieren Sie mit der lieben alten Fahne voran. Blut und Feuer! Meine Dukaten und meine Tochter. Geld und Schießpulver. Trunksucht und Mord. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was kostet die Heilsarmee jetzt? Geben Sie ihr keinen Fußtritt, wenn sie am Boden liegt. Sie gab mir einen Fußtritt, als ich am Boden lag. Ich habe ihr Geld nicht genommen, Bill. Nein, es war ein zu wenig. Sie wollten meine Seele, nicht wahr? Nun, Sie haben sie nicht bekommen. Ich habe sie beinahe bekommen, Bill. Aber wir haben sie ihnen wieder zurückverkauft um den Preis von 10.000 Pfund. Das war sie nicht wert. Sie war mehr wert als Geld, Peter. Es hat keinen Zweck. Sie können mich jetzt nicht rumkriegen. Ich glaube eben nicht dran. Und heute habe ich gesehen, dass ich recht habe. Auf Wiedersehen, alter Volksküchenbruder. Adieu, Major Grafenenkelin. Was kostet die Heilsarmee jetzt? Leben Sie wohl, Bill. Naja, nichts Versöhnliches. Ne? Ohne Groll. Auf Wiedersehen, Mädel. Ohne Groll. Wiedersehen, Bill. Sie machen zu viel Aufhebens von ihm, Fräulein. Ach, Peter, mir geht's jetzt wie Ihnen. Hinausgestoßen und um eine Stelle gebracht. Sie haben Jugend und Hoffnung. Also zweimal so viel als ich. Ich werde Ihnen eine Stelle verschaffen, Peter. Das soll Ihre Hoffnung sein. Mir wird die Jugend genügen müssen. Warten Sie, ich habe gerade genug für 2000 Tee und ein Nachtlager für Sie, für meine Trambahn und den Bus nach Hause. Erlauben Sie mal. Nicht stolz sein, Peter. Es ist Teilung zwischen Freunden. Und versprechen Sie mir, Peter, dass Sie mit mir reden und mich nicht weinen lassen. Ich bin nicht gewohnt, mit Ihresgleichen zu sprechen. Ja, ja, Peter, Sie müssen mit mir sprechen. Erzählen Sie mir von den Büchern Tom Paines und von den anderen Atheisten. Kommen Sie. Ach, wenn Sie Tom Paine doch nur in dem rechten Geiste lesen wollten, Fräulein. Barbara, du hast deine Uniform nicht mehr an? Barbara. Aber Charles. Es tut mir schrecklich leid, Barbara. Ich danke dir für deine Teilnahme, Jolly. Geh jetzt und mach Sarah den Hof. Wie geht's meiner Einzigen heute? Wenn du Jolly nur nicht immer sagen wolltest, was er tun soll, Barbara. Er gehorcht dir immer augenblicklich. Jolly, wir gehen heute Nachmittag auf die Werke von Parable St. Andrews. Was für Werke? Die Kanonenwerke. Was, in den Laden eures Vaters? Jawohl. Nein, was du sagst. Entschuldigen Sie, Lady Platumat. Entschuldige, Barbara. Ich habe dich heute früh erwartet, Dolly. Hast du nicht daran gedacht? Es tut mir leid, ich habe eben erst gefrühstückt. Aber wir sind gerade mit dem Lunch fertig. Oh. Hattest du wieder einmal eine schlechte Nacht? Nein, ich hatte eine ziemlich gute Nacht. Eine der merkwürdigsten Nächte, die ich jemals erlebt habe. In der Versammlung? Nein, nach der Versammlung. Nach der Versammlung hätten Sie zu Bett gehen sollen. Was haben Sie denn da noch gemacht? Getrunken. Adolphus. Dolly, soll das ein Scherz sein? Nein, ich habe die Nacht mit dem angeblichen Haupte dieses Hauses durchwacht, weiter nichts. Andrew hat Sie betrunken gemacht. Nein, er sorgte nur für den Wein. Ich glaube, es war Dionysos, der mich trunken machte, Lady Britomart. Mhm. Wie konnten Sie den Fürsten der Finsternis heiraten? Es ist viel entschuldbarer, sich mit ihm zu verheiraten, als sich mit ihm zu betrinken. Er trinkt auch nicht. Er saß nur mit dabei und vollendete den Zusammenbruch meiner sittlichen Grundsätze, den Verkauf meiner Seele. Um dich ist es ihm zu tun, Barbara. Das ist es, was ihn mir so gefährlich macht. Das hat nichts damit zu schaffen, Dolly. Es gibt eine höhere Liebe und göttlichere Träume als die des Herdes. Du weißt das. Ich weiß es und halte mich daran. Wenn es ihm nicht gelingt, mich auf diesem heiligeren Grund und Boden zu gewinnen, kann er mich wohl eine Zeit lang amüsieren, aber er kann keinen festen Fuß bei mir fassen, so stark auch ist. Bleibe fest und das Ende wird gut sein. Nun sage mir, wie ging's zu bei der Versammlung? Es war ganz verblüffend. 117 Bekehrungen fanden auf der Stelle statt. Sie beteten mit der ergreifendsten Innigkeit für Bodger und für den anonymen Spender der 5000 Pfund. Dein Vater wollte seinen Namen nicht nennen lassen. Wisst ihr, das war eigentlich sehr hübsch von dem alten Herrn. Die meisten Kerle hätten das als Reklame benutzt. Er sagte, alle Wohltätigkeitsvereine würden sich sonst auf ihn stürzen wie Aasgeier auf ein Schlachtfeld. Ja, ja, er tut nie etwas Anständiges, ohne einen unanständigen Grund dafür anzugeben. Er hat mich davon überzeugt, dass ich meinen Lebtag aus Anstandsgefühl unanständige Dinge getan habe. Adolphus, jetzt da Barbara die Halsarmee verlassen hat, täten Sie besser, das auch zu tun. Ich will nicht, dass Sie in den Straßen diese Trommel rühren. Ihre Befehle sind schon im Voraus befolgt worden, Lady Britomart. Dolly, ist es dir jemals ernst damit gewesen? Wärst du beigetreten, wenn du mich nie gesehen hättest? Nun, es ist schon möglich, als ein Sammler von Religionen. Gestatten Sie, gnädige Frau. Herr Anderschäft ist eben vorgefahren. Ja, das ist gut. Lassen Sie ihn eintreten. Kinder, macht euch fertig. Ja, gut. Ja. Charles, sagen Sie Steven, er möchte in 5 Minuten nach runterkommen. Sehr wohl. Und Sie, Adolphus, veranlassen Sie, dass der Wagen in ungefähr 15 Minuten vorfahren soll. Bitte schön. So. Na, also. Herr Anderschäft. Allein? Welch glücklicher Zufall. Sei nicht albern, Andrew. Setz dich. Danke. Sarah muss jährlich 800 Pfund haben, bis Charles Lomax zu seinem Vermögen kommt. Barbara wird mehr benötigen, und zwar immer, weil Adolphus kein Vermögen hat. Ja, meine Liebe, ich werde dafür sorgen. Sonst noch etwas? Für dich zum Beispiel? Nein, danke. Ich möchte mit dir über Steven sprechen. Nein, tu das nicht, mein Schatz. Steven interessiert mich nicht. Aber mich interessiert er. Schließlich ist er unser Sohn. Wirklich? Ich kann in ihm nichts von mir entdecken. Und noch weniger von dir. Andrew, Steven ist ein sehr begabter junger Mann. Du suchst weiter nichts als eine Ausrede, ihn zu enterben. Liebe Biddy, die Anderschaft-Tradition enterbt ihn, nicht ich. Und wenn die Tradition jemals gebrochen wird, wird es um eines fähigeren Menschen willen geschehen, als Steven einer ist. Dann geh. Gehen soll ich? Ja, geh. Wenn du nichts für Steven tun willst, dann brauche ich dich hier nicht. Geh zu deinem Findling, kümmere dich um ihn. Die Sache ist so, Biddy. Nenne mich nicht Biddy, ich nenne dich ja auch nicht Andy. Ich würde meine Frau doch nicht Britomart nennen. Ach. Im Ernst, mein Schatz, die Anderschaft-Tradition hat mich in Schwierigkeiten gebracht. Ich werde immer älter und mein Kompagnon Lazarus besteht darauf, dass die Frage der Nachfolge erledigt werden müsse. Und ich habe noch keinen passenden Nachfolger gefunden. Steven ist da. Ja, das ist es ja gerade. Alle Findlinge, die ich kriegen kann, sind genauso wie Steven. Andrew. Ich brauche einen Menschen ohne Beziehungen und ohne Schulbildung, einen, der überhaupt gar nicht in Frage käme, wenn er nicht eben ein ganzer Kerl wäre. Und ich kann ihn nicht finden. Wenn du die Fabrik in der Familie behalten willst, dann tätest du besser, einen annehmbaren Findling ausfindig zu machen und ihn mit Barbara zu verheiraten. Ja, Barbara, dein Liebling. Du würdest Steven Barbara opfern. Mit Vergnügen. Und du, meine Liebe, würdest Barbara kochen, um Steven eine Suppe zu bereiten. Andrew, das ist keine Frage von leiden mögen oder nicht leiden mögen. Es ist eine Frage der Pflicht. Und es ist deine Pflicht, Steven zu deinem Nachfolger zu machen. Genauso wie es deine Pflicht ist, dich deinem Manne zu fügen. Andrew, du kannst mir den Kopf abdebattieren, aber du kannst Unrecht nicht in Recht verwandeln. Deine Krawatte sitzt übrigens ganz schief. Bring sie in Ordnung. Verzeiht. Oh. Verzeiht. Nein, komm nur herein, Steven. Guten Abend. Guten Abend. Er weiß doch Bescheid über die Tradition. Ja, natürlich. Es handelt sich um das, worüber ich gestern Abend mit dir gesprochen habe, Steven. Ich höre, dass du in das Kanonengeschäft kommen möchtest. Ich? In ein Geschäft eintreten? Niemals. Ja, dann? Kanonen sind kein Geschäft, Steven, sondern ein Unternehmen. Ich habe nicht die Absicht, in irgendeinem Sinne Geschäftsmann zu werden. Ich habe kein Talent für Geschäfte. Ich will Politiker werden. Steven, ich erlaube dir nicht, ein so riesiges Vermögen auszuschlagen. Mutter, es muss jetzt aufhören, dass du mich wie ein Kind behandelst. Jede weitere Debatte über meine Absichten spielt sich besser zwischen mir und meinem Vater ab. Steven! Ich bedauere, Mutter, dass du mich dazu gezwungen hast. Na ja, lass nur, Steven. Sie wird sich nicht mehr in deine Angelegenheiten mischen. Vor allem entschuldige dich nicht. Also, was die Zukunft betrifft, reden wir wie zwischen Männern. Verzeih, Biddy. Wie zwischen zwei Männern und einer Frau. Verstehe vollkommen, Steven. Geh nur deinen eigenen Weg, wenn du dich stark genug dazu fühlst. Es ist also abgemacht, dass du die Nachfolge im Kanonengeschäft nicht beanspruchst. Ich hoffe, es ist abgemacht, dass ich vom Kanonengeschäft nichts wissen will. Ich bin dir einen guten Eintritt ins Leben schuldig als Ersatz dafür, dass ich dich enterbe. Hast du für irgendetwas eine besondere Vorliebe? Wie ist es mit Literatur oder Kunst? Ich habe Gott sei Dank nichts von einem Künstler in mir. Vielleicht Philosoph? Ich erhebe keinen so lächerlichen Anspruch. Ah, dann gibt's noch die Armee, die Marine, die Kirche, das Gericht. Das Gericht verlangt gewisse Fähigkeiten. Was meinst du zum Gericht? Ich glaube nicht, dass ich die nötige Gemeinheit habe, um ein erfolgreicher Advokat zu werden. Ein ziemlich schwieriger Fall, Steven. Gibt es da nicht irgendetwas, was du verstehst? Doch. Ich verstehe den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Nicht möglich. Keine Fähigkeiten fürs Geschäft, fürs Gesetz, für die Kunst, für die Philosophie. Nur ganz einfach die Kenntnis des Geheimnisses, das alle Philosophen in Verlegenheit gesetzt hat, alle Juristen, alle Geschäftsleute und die meisten Künstler ruiniert hat. Das Geheimnis von Recht und Unrecht. Mensch, du bist ein Genie. Ein Meister der Meister. Ein Gott. Und noch dazu mit 24. Es macht dir Spaß, witzig zu sein. Ich maße mir nichts an, als was jeder ehrenhafte englische Gentleman als sein Geburtsrecht in Anspruch nimmt. Ach, das ist jedermanns Geburtsrecht. Ihr seid alle gleich, ihr anständigen Leute. Ihr wagt es nicht, Explosivstoffe zu handhaben, aber ihr seid alle bereit, Ehrlichkeit und Wahrheit und Gerechtigkeit und die ganze Menschenpflicht zu handhaben und euch bei diesem Spiel gegenseitig umzubringen. Was für ein Land, was für eine Welt. Ja, was meinst du, wäre das Beste für ihn, Andrew? Na, genau das, wozu er Lust hat. Er weiß nichts und glaubt, dass er alles weiß. Das zeigt deutlich auf die politische Laufbahn. Er wird bestimmt seinen ihm von Natur zukommenden Platz auf der Ministerbank finden. Ich bin Engländer und will nicht mit anhören, wie die Regierung meines Landes beschimpft wird. Die Regierung deines Landes. Ich bin die Regierung deines Landes. Ich und Lazarus. Bildest du dir etwa ein, dass du und ein halbes Dutzend Stümper deinesgleichen, Endershoft und Lazarus, regieren könnt, wenn ihr in dieser albernen Schwatzbude sitzt? Nein, mein Freund. Ihr werdet tun, was uns Geld einbringt. Ihr werdet Krieg erklären, wenn es uns passt. Und Frieden halten, wenn der Krieg uns nicht passt. Vater, es ist ganz natürlich, dass du als Geschäftsmann glaubst, dass Geld regiere England. Aber du musst mir schon glauben, dass ich das besser weiß. Na, was regiert denn England, bitte? Charakter, Vater. Charakter. Wessen Charakter? Deiner oder meiner? Weder deiner noch meiner, sondern die besten Elemente des englischen Nationalcharakters. Steven, ich habe deinen Beruf. Du bist der geborene Journalist. Mama, der Wagen wartet. Danke, mein Guten Tag, mein Kind. Guten Tag, Herr Lomax. Guten Tag. Na gut, bekommen gestern Nacht Euripides? Ja, so gut, wie man es erwarten konnte. Das ist recht. Barbara, du kommst also mit, meine Fabrik des Todes und der Zerstörung zu besichtigen. Du kamst gestern mit, um meine Bekehrungsfabrik zu sehen. Ich habe dir versprochen, den Besuch zu erwidern. Kommst du, Steven? Ich habe ziemlich viel zu tun. Ja, gut, ich will mitkommen. Komm, Sir! Ja. Barbara, warum gehen wir beide eigentlich in diese Werkstatt der Hölle? Das frage ich mich. Ich habe mir diese Fabrik immer wie eine Art Höhle gedacht, in der verlorene Geschöpfe mit geschwärzten Gesichtern rauchende Feuer schüren und von meinem Vater angetrieben und gequält werden. Sieht so aus, Papa. Mein Kind, das ist eine schöne, fleckenlos reine Hügelstadt. Mit einer Methodistenkapelle? Oh, bitte sagen Sie, dass es dort eine Kapelle gibt. Sogar zwei. Eine für die Stammkirche und eine für eine Sekte. Sogar eine Freidenkergesellschaft ist da. Aber sie hat kaum Anhänger, da meine Leute alle sehr religiös sind. In den besonders feuergefährlichen Sälen verwahren sie sich gegen die Zulassung von Ungläubigen als unsicher. Und gegen sie haben sie nichts einzuwenden. Gehorchen sie allen deinen Befehlen? Ich erteile ihnen niemals irgendwelche Befehle. Ich erkläre nur, gewisse Dinge müssen gemacht werden. Wohlgemerkt. Ich sage nicht, dass überhaupt nicht kommandiert wird. Die älteren Männer sind anmaßend gegen die Jungen. Die gelernten Handwerker gegen die Ungelernten, die Chefingenieure gegen die Unteringenieure, die Abteilungsleiter gegen die Chefingenieure. Und das Endergebnis ist ein ungeheurer Profit, den ich einstecke. Sie sind wahrhaftig ein... Na, das, was ich gestern gesagt habe. Was hat er gestern gesagt? Ah, das ist doch gleich, liebes Kind. Er meint, ich hätte dich unglücklich gemacht. Hat er recht? Ach, verstehst du, was du mir angetan hast? Gestern hatte ich die Seele eines Menschen in der Hand. Ich habe sein Gesicht dem Heil zugekehrt. Aber als wir dein Geld nahmen, da kehrte er zurück zu Trunksucht und Spott. Das werde ich dir nie verzeihen. Mir eine Menschenseele entziehen und sie in die Seele eines Wolfs verwandeln, das ist schlimmer als ein Mord. Verzweifelt meine Tochter so leicht? Kannst du einen Mann ins Herz treffen, ohne dass ein Zeichen an ihm zurückbleibt? Ja, du hast recht. Er kann jetzt nicht mehr verloren gehen. Wo blieb mein Glaube? Oh, kluger, kluger Teufel. Du magst ein Teufel sein, aber manchmal spricht Gott aus dir. Du hast mir mein Glück wiedergegeben und ich fühle es tief in der Brust, obgleich mein Sinn verwirrt ist. Du hast etwas gelernt. Da ist einem zuerst immer zumute, als ob man etwas verloren hätte. Nun führe mich zur Fabrik des Todes und lehre mich noch etwas. Es muss irgendeine Wahrheit hinter all diesen entsetzlichen Ironien stecken. Komm, Dolly. Kein einziger Hoffnungsschimmer. Alles vollkommen. Wundervoll. Es fehlt nur eine Kathedrale und es wäre eine Stadt des Himmels und keine Stadt der Hölle. Habt ihr schon alles gesehen? Das Werk? Die Arbeitersiedlung? Warum seid ihr denn von uns fort? Ich wollte alles sehen, auch was ich nicht sehen sollte. Und Barbara wollte die Leute zum Reden bringen. Und? Haben sie irgendetwas gefunden, was zu tadeln wäre? Nein. Sie nennen ihn Dandy Andy und sind stolz darauf, dass er ein durchtriebener alter Spitzbube ist. Aber alles ist schrecklich, entsetzlich, schamlos, unverantwortlich. Vollkommen. Herrgott, ist das ein Ort? Habt ihr das Säuglingsheim gesehen? Habt ihr die Bibliothek und die Schulen gesehen? Habt ihr den Tanzsaal und das Bankettzimmer in der Stadthalle gesehen? Habt ihr den Versicherungsfonds untersucht, den Pensionsfonds und habt ihr gesehen... Na, habt ihr alles besichtigt? Ich wurde leider abgerufen. Nachrichten aus der Mandschurei. Hoffentlich gute Nachrichten. Sehr gute. Noch ein Sieg der Japaner? Das weiß ich nicht. Welche Partei siegt, das interessiert uns hier nicht. Nein, die gute Nachricht besteht darin, dass das Luftkriegsschiff ein Riesenerfolg ist. Beim ersten Versuch hat es eine Festung mit 300 Soldaten vom Erdboden wegradiert. Bleisoldaten? Nein, echte. Oh, Dolly. Na, Steven, was hältst du von diesem Ort? Ganz wundervoll. Aufrichtig gesprochen, lieber Vater, ich bin ein Narr gewesen. Ich hatte keine Ahnung von diesem wunderbaren Vorbedacht, der... Macht der Organisation, der administrativen Fähigkeit, die das alles repräsentiert. Andrew, du hättest mir diesen Ort nicht zeigen sollen. Warum nicht, mein Liebes? Zu denken, dass das alles dein ist, dass du das all die Jahre hindurch für dich behalten hast. Der Ort gehört mir nicht. Ich gehöre ihm. Es ist die Erbschaft der Enderschefts. Oh nein, diese lächerlichen Kanonen, die mögen dir gehören. Aber all das andere, das Geschirr und die Wäsche, alle diese Möbel und Häuser, die Obst- und Blumengärten, die gehören mir. Davon versteht dein Mann doch nichts. Andy, ich verlange die Erbschaft nicht mehr für Steven. Aber Barbara hat ebenso gut Rechte wie Steven. Warum sollte nicht Adolphus die Erbschaft antreten? Ich könnte mir nichts Besseres wünschen, wenn Adolphus ein Findling wäre. Aber er ist kein Findling und damit ist die Sache erledigt. Nicht ganz. Ich glaube, wohlgemerkt, dass sich die Findlingsschwierigkeit beseitigen lässt. Wieso? Meine Antwort wird eine Art Beichte sein. Beichte? Ja. Ehe ich Barbara traf, hielt ich mich im Großen und Ganzen für einen ehrenhaften, wahrheitsliebenden Menschen, weil ich die Zustimmung meines Gewissens nötiger hatte als irgend sonst etwas. Aber seit ich Barbara sah, brauchte ich sie nötiger als die Zustimmung meines Gewissens. Ach, Adolphus. Sie selbst haben mich beschuldigt, Lady Britomart, dass ich mich der Heilsarmee angeschlossen habe, um Barbara anzubeten. Und das ist ganz richtig. Ich habe angebetet, was göttlich in ihr war, und bin deshalb ein echter Anbeter gewesen. Aber ich war auch romantisch, was Barbara betrifft. Ich hielt sie für ein einfaches Mädchen. Als ich dann die entsetzliche Wahrheit erfuhr... Was meinen Sie mit der entsetzlichen Wahrheit, wenn ich bitten darf? Dass Barbara furchtbar reich, dass ihr Großvater ein Graf und ihr Vater der Fürst der Finsternis ist. Seien Sie still. Und dass ich dann nur ein Abenteurer bin, der eine reiche Frau ergattern wollte. Ja, da habe ich mich so weit erniedrigt, Barbara über meine Abkunft zu täuschen. Adolphus, versuchen Sie doch nicht, uns diesen elenden Kanonen zuliebe einen Roman aufzutischen. Ich habe die Fotografien ihrer Eltern gesehen. Und der Generalagent für Südwestaustralien hat mir versichert, dass es sehr anständige, verheiratete Leute sind. Das sind sie auch. In Australien. Aber hier sind sie Parias. In Australien ist ihre Ehe gesetzlich, aber nicht in England. Meine Mutter ist die Schwester der verstorbenen Frau meines Vaters. Ich bin infolgedessen auf dieser Insel ein Findling. Wirklich? Biddy? Das wäre vielleicht ein Ausweg. Unsinn. Ein Mann kann nicht deshalb bessere Kanonen machen, weil er sein eigener Vetter statt er selber ist. Aber Sie sind ein gebildeter Mann, Cousins. Das ist gegen die Tradition. Das Griechische hat meinen Geist nicht zerstört, sondern genährt. Aha. Ich darf nicht gar zu wählerisch sein. Sie haben alle Findlinge auf dem Markt überboten, Euripides. Sie sind wählbar. Dolly, als Steven uns gestern früh das von der Tradition erzählte, da wurdest du sehr still. Dachtest du da über deine Geburt nach? Ach, wenn der Finger des Schicksals plötzlich auf einen hinzeigt, während man gerade beim Frühstück sitzt, das stimmt einen sehr nachdenklich. Ach, Dolly. Aha, Sie haben also das Geschäft schon im Sinne gehabt, mein junger Freund. Nehmen Sie sich in Acht. Ein Abgrund moralischen Abscheus liegt zwischen mir und Ihren verdammten Luftkriegsschiffen. Kümmern wir uns vorläufig nicht um den Abgrund. Wir wollen die praktischen Details ordnen und Ihnen nachher die endgültige Entscheidung überlassen. Sie wissen, dass Sie dann Ihren Namen wechseln müssen. Haben Sie etwas dagegen einzuwenden? Könnte ein Mensch, der Adolphus heißt, etwas dagegen haben, anders zu heißen? Gut, nun zur Geldfrage. Ich beabsichtige, Sie von Anfang an gut zu behandeln. Sie sollen mit 1.000 Pfund jährlich anfangen. 1.000 Pfund? Oh, Sie unterstehen sich dem Schwiegersohn eines Millionärs, elende 1.000 Pfund anzubieten? Nein, Machiavell, mich sollen Sie nicht dran kriegen. Sie können ohne mich nicht fertig werden, aber ich ohne Sie. Ich muss für die ersten 2 Jahre 2.500 Pfund jährlich bekommen. Nach 2 Jahren gehe ich, wenn mir die Arbeit misslingt. Gelingt sie mir aber, dann muss ich im 3. Jahr 10% vom Profit haben. 10%? Wissen Sie denn, Mensch, wie groß mein Profit ist? Hoffentlich ungeheuer, sonst verlange ich 25%. Seien Sie vernünftig. Herr Anderschäft, Sie kennen meine Bedingungen. Gut, ich nehme Ihre Bedingungen zur Kenntnis und biete Ihnen die Hälfte. Die Hälfte? Die Hälfte. Sie nennen sich ein Gentleman und bieten mir die Hälfte. Ich nenne mich nicht ein Gentleman, aber ich biete Ihnen die Hälfte. Das Ihrem zukünftigen Teilhaber, Ihrem Nachfolger, Ihrem Schwiegersohn. Du verkaufst deine eigene Seele, Dolly, nicht meine. Lass mich gefälligst aus dem Spiel. Barbara zuliebe will ich noch einen Schritt weitergehen. Ich werde Ihnen 3/5 geben, aber das ist mein letztes Wort. Abgemacht. Ich hätte 250 Pfund auch angenommen. Wie Sie nur so große geschäftliche Erfolge haben können, Sie, der bereit ist, einem Universitätsprofessor so viel Geld zu bezahlen, das verstehe ich nicht. Sie sind ein Beutelschneider ersten Ranges, Euripides. Na, umso besser für die Firma. Ist der Handel geschlossen, Dolly? Gehört jetzt deine Seele ihm? Nein, der Preis ist vereinbart, das ist alles. Der wirkliche Kampf kommt erst. Wie steht es um die Frage der Moral? Hier gibt's überhaupt gar keine Frage der Moral, Adolphus. Sie müssen einfach allen Leuten, deren Sache gerecht ist, Kanonen und Waffen verkaufen und sie Ausländern und Verbrechern verweigern. Nein, nichts dergleichen. Sie müssen sich zum rechten Glauben eines Waffenfabrikanten bekennen. Oder Sie haben hier nichts zu schaffen. Und was ist das Glaubensbekenntnis eines Waffenfabrikanten? Dass er allen Menschen Waffen gibt, die einen anständigen Preis dafür bieten, ohne Ansehen von Personen oder Grundsätzen. Allen. Mein lieber Machiavell. Wenn ich meinen Nacken aus dem Joch meiner eigenen Moral ziehe, werde ich ihn nicht unter das Joch der ihrigen beugen. Ich werde Kanonen verkaufen, an wen es mir beliebt, und sie verweigern, wem es mir beliebt. So. Von dem Augenblick an, wo Sie Andrew Enderschäft heißen werden, werden Sie niemals wieder tun, was Ihnen beliebt. Kommen Sie mir nicht machtgierig, junger Mann. Wenn Macht mein Ziel wäre, dann würde ich nicht hierher kommen. Sie haben keine Macht. Keine eigene, gewiss nicht. Sie beherrschen diesen Ort nicht, er beherrscht Sie. Und was beherrscht den Ort? Ein Wille, von dem ich ein Teil bin. Vater, weißt du, was du da sagst? Oder legst du meiner Seele eine Falle? Höre nicht auf seine Metaphysik, Barbara. Die Fabrik wird von dem niederträchtigsten Teil der Gesellschaft beherrscht. Von den Geldjägern, von den Vergnügungsjägern, von den Jägern nach militärischen Ehren. Und er ist ihr Sklave. Nicht unbedingt. Wenn ihr guten Menschen es vorzieht zu predigen und euch eurer Pflicht zu entziehen, statt meine Waffen zu kaufen und damit die Schurken zu bekämpfen, tadelt mich nicht. Ich kann Kanonen, aber nicht Mut und Überzeugung machen. Sie langweilen mich, Euripides, mit ihren moralischen Anwandlungen. Fragen Sie Barbara, sie versteht mich. Sage ihm, liebes Kind, was Macht wirklich bedeutet. Bevor ich mich der Halsarmee anschloss, befand ich mich in meiner eigenen Macht. Und die Folge davon war, dass ich eigentlich niemals wusste, was ich mit mir anfangen sollte. Als ich ihr dann beitrat, da hatte ich für alle die Dinge, die es für mich zu tun gab, keine Zeit mehr. So ist's. Und warum, glaubst du, war das so? Gestern würde ich gesagt haben, weil ich in der Macht Gottes stand. Aber da kamst du und zeigtest mir, dass ich in der Macht von Boccia und Anderschaft gestanden habe. Ich stand an dem Felsen, den ich für ewig hielt. Und ohne ein Warnungszeichen gab er nach und zerschellte unter mir. Mit einem Federstrich in dein Scheckbuch stand ich allein und der Himmel war leer. Na, sagte meine Tochter, mach nicht zu viel Aufhebens von deiner Tragödie im Wasserglas. Das ist es, was gegenwärtig in der Welt nicht stimmt. Sie wirft ihre veralteten Maschinen fort, aber sie will ihre veralteten Vorurteile, ihre veraltete Moral, ihre veralteten Religionen und ihre veralteten Verfassungen nicht fortwerfen. Beharre nicht bei dieser Torheit. Wenn deine alte Religion gestern zusammenbrach, verschaff dir für morgen eine neue und eine bessere. Oh, Papa, wie gerne wollte ich meiner Seele eine bessere verschaffen. Aber du bietest mir eine schlimmere. Rechtfertige dich. Zeige mir einen Strahl Licht in der Finsternis dieses entsetzlichen Ortes mit seinen sauberen Werkstätten und ehrbaren Arbeitern und Meisterheimstätten. Reinlichkeit und Ehrbarkeit brauchen keine Rechtfertigung, Barbara. Sie rechtfertigen sich selbst. Ich kann hier weder Finsternis noch Schrecknis sehen. In deinem Rettungsschuppen sah ich Armut, Elend, Kälte und Hunger. Du gabst den Armen Brot und Sirup und Träume vom Himmel. Ich gebe ihnen von 30 Schilling wöchentlich an bis zu 12.000 Pfund im Jahr. Und ihre Seelen? Ich rette ihre Seelen genauso, wie ich die deine gerettet habe. Du hättest meine Seele gerettet? Was soll das heißen? Ich habe dich gespeist, gekleidet und beherbergt. Das hat deine Seele vor den 7 Todsünden errettet. Vor den 7 Todsünden? Ja, vor den 7 Todsünden. Nahrung, Kleidung, Heizung, Miete, Steuern, Wohl, Anständigkeit und Kinder. Nichts kann diese 7 Mühlsteine vom Nacken eines Menschen entfernen als Geld. Und der Geist kann sich nicht emporschwingen, bevor die Mühlsteine entfernt sind. Von deinem Geiste habe ich sie entfernt. Ich ermöglichte es Barbara, Major Barbara zu werden. Und ich bewahrte sie vor dem Verbrechen der Armut. Nennen Sie Armut ein Verbrechen? Das schlimmste aller Verbrechen. Alle anderen Verbrechen sind im Vergleich damit Tugenden. Die Armut vernichtet ganze Städte, verbreitet Seuchen. Sie vergiftet uns moralisch und physisch. Sie tötet das Glück der Gesellschaft. Nur Toren fürchten sich vor Verbrechen. Aber wir alle fürchten uns vor der Armut. Ich habe moralische Grundsätze gehabt und gehungert, bis ich eines Tages geschworen habe, um jeden Preis ein gut genährter, freier Mensch zu werden und dass mich nichts aufhalten sollte, weder Vernunft noch Moral, noch das Leben meiner Nebenmenschen. Ich war ein gefährlicher Mann, bevor ich meinen Willen durchgesetzt hatte. Jetzt bin ich ein nützlicher, wohltätiger, gütiger Mensch. Mir scheint, das ist die Geschichte der meisten Self-Made-Millionäre. Wenn es erstmal die Geschichte eines jeden Engländers ist, dann werden wir ein England haben, in dem es sich lohnen wird zu leben. Höre auf, Reden zu halten, Andy. Mein Liebes, ich habe kein anderes Mittel, meine Ideen zu verbreiten. Deine Ideen sind Unsinn. Du bist vorwärts gekommen, weil du selbstsüchtig und gewissenlos warst. Durchaus nicht. Mir machten Armut, Hund, Hunger die ärgsten Gewissensbisse. Eure Sittenprediger sind beiden gegenüber vollkommen gewissenlos. Sie machen Tugenden daraus. Ich hasse Armut und Sklaverei mehr als jedes andere Verbrechen. Und eines will ich euch sagen. Armut und Sklaverei haben euren Predigten und Leitartikeln jahrhundertelang widerstanden. Meinen Maschinengewehren werden sie nicht widerstehen. Predigt ihnen nicht und rechtet nicht mit ihnen. Tötet sie. Töten. Ist das dann Allheilmittel? Es ist der einzige Hebel, der stark genug ist, eine Gesellschaftsordnung aus den Angeln zu heben. Ist das historisch wahr, Herr Professor, oder nicht? Es ist historisch wahr. Mir ekelt davor, es zugeben zu müssen. Dennoch ist es wahr. Aber es sollte nicht wahr sein. Sollte, sollte, sollte. Verwandeln Sie Ihr Sollte in Sollmensch. Kommen Sie und machen Sie Sprengstoffe mit mir. Alles, was Menschen in die Luft zu sprengen vermag, vermag auch die Gesellschaft in die Luft zu sprengen. Die Geschichte der Welt ist die Geschichte derer, die genug Mut hatten, diese Wahrheit anzunehmen. Hast du diesen Mut, Barbara? Barbara, ich verbiete dir, auf die Schlechtigkeiten deines Vaters zu hören. Kinder, kommt augenblicklich nach Hause. Andrew, ich bedauere sehr, dass ich dir erlaubt habe, uns zu besuchen. Du bist schlechter denn je. Kommt sofort. Es hat keinen Zweck, vor schlechten Menschen davonzulaufen, Mama. Es hat sehr viel Zweck. Es zeigt, dass wir ihnen nicht zustimmen. Es bekehrt sie nicht. Kommen Sie, Euripides, es wird spät. Entscheiden Sie sich. Merken Sie sich das eine, Sie alter Teufel. Dollfuss. Lass ihn, Biddy. Fahren Sie fort, Euripides. Ich bin in einem entsetzlichen Dilemma. Ich will Barbara haben. Wie alle jungen Menschen übertreiben Sie gewaltig den Unterschied zwischen einer jungen Dame und einer anderen. Ja, wahrhaftig, Dolly. Ich möchte auch nicht gerne ein Spitzbube sein. Ja, Sie streben nach persönlicher Rechtschaffenheit, nach Selbstachtung, nach dem, was Sie ein gutes Gewissen nennen, was Barbara Heil nennt und was ich Menschen bevormunden nenne. Das tue ich nicht, aber es gibt Dinge in mir, mit denen ich rechnen muss. Mitleid. Mitleid, der Straßenkehrer des Elends. Nun denn, Liebe. Ich weiß, Sie lieben die Hilfsbedürftigen und die Ausgestoßenen. Sie lieben die unterdrückten Rassen, die Neger, die Iren. Lieben Sie die Japaner? Lieben Sie die Deutschen? Lieben Sie die Engländer? Nein, jeder echte Engländer hasst die Engländer. Wir sind die ruchloseste Nation auf Erden und unser Erfolg ist vom moralischen Standpunkt betrachtet entsetzlich. Das kommt also von Ihrem Evangelium der Liebe. Kommen Sie, versuchen Sie Ihre letzte Waffe. Mitleid und Liebe sind in Ihrer Hand zerbrochen, Verzeihung ist noch übrig. Nein. Verzeihung ist die Zuflucht des Bettlers. Darin bin ich mit Ihnen einig. Wir müssen unsere Schulden bezahlen. Gut gesprochen. Nun wählen Sie, Mensch, wählen Sie. Aber vielleicht wird Barbara mich nicht heiraten wollen, wenn ich die unrichtige Wahl treffe. Tja, vielleicht nicht. Da hören Sie es. Wie wäre es, wenn Sie das Schwätzen sein ließen und sich entschlossen, mein junger Freund? Dürfen wir Sie morgen früh um 6 Uhr hier erwarten? Um keinen Preis. Ich will lieber das ganze Unternehmen durch sein eigenes Dynamit in die Luft gesprengt sehen, als ich um 5 Uhr aufstehe. Dann kommen Sie, wann es Ihnen beliebt. Ehe eine Woche um ist, werden Sie um 6 kommen und bleiben, bis ich Sie Ihrer Gesundheit zuliebe hinauswerfe. Mein Liebes, wir wollen diese beiden jungen Leute einen Augenblick allein lassen. Ja. Ich will euch durch den Schießbaumwollschuppen führen. Komm, Stephen. Ja, Papa, gleich. Kommen Sie, Charles. Komm, Sarah. Komm, Biddychen. Ja, komm, Andy. Dolly. Alter Freund, ich will Ihnen nur noch das eine sagen, bevor ich euch allein lasse. Ich habe mich überzeugt, dass das Geschäft eines der alleranständigsten in seiner Art ist und eine Ehre für unser Land. Ich bin sehr stolz auf meinen Vater. Barbara, ich werde dieses Anerbieten annehmen. Das habe ich mir gedacht. Du begreifst doch, dass ich mich entscheiden musste, ohne dich zu fragen. Wenn ich die Last der Wahl auf dich gewälzt hätte, würdest du mich früher oder später deshalb verachtet haben. Ja, Dolly. Ich wollte ebenso wenig, dass du deine Seele für mich verkauftest, wie für diese Erbschaft. Nicht der Verkauf meiner Seele ist es, der mich beunruhigt. Alles menschliche Handeln ist doch nur der tägliche und stündliche Verkauf unserer Seele für Kleinigkeiten. Aber jetzt verkaufe ich sie weder für Geld noch für eine Stellung, sondern für Wirklichkeit und für Macht. Du weißt, dass du keine Macht haben wirst. Er hat auch keine. Ich weiß es. Ich will die Macht nicht nur für mich. Ich will sie für die Welt erringen. Ich will auch Macht für die Welt erringen, aber es muss geistige Macht sein. Ich glaube, dass alle Macht geistig ist. Die Macht, Frauen und Häuser niederzubrennen und ihre Söhne zu töten und ihre Männer in Stücke zu reißen? Man kann keine Macht besitzen, die das Gute fördert, ohne auch die Macht zu besitzen, das Böse zu fördern. Die Macht aber, die nur die Körper der Menschen in Stücke reißt, lässt sich nie so entsetzlich missbrauchen wie die Macht des Verstandes, die Macht der Einbildung, der Poesie, der Religion, welche die Seelen der Menschen zu Sklaven machen kann. Ich liebe das Volk. Ich will eine demokratische Macht, die stark genug ist, um die intellektuelle Oligarchie zu zwingen, ihr Genie für das allgemeine Wohl zu nützen oder zugrunde zu gehen. Gibt es keine höhere Macht als die Macht der Waffen? Doch. Aber die Macht der Waffen kann die höheren Mächte vernichten. Deshalb muss der Mensch sie zuerst beherrschen lernen. Die Herausforderung deines Vaters sitzt. Soll ich es wagen, dem Kriege Krieg zu erklären? Ich wage es. Ich muss. Ich will. Tja. Und jetzt ist zwischen uns wohl alles vorbei. Dummer kleiner Dolly. Wie könnte es vorbei sein? Dann willst du... Du, ach, oh, wenn ich doch jetzt meine Trommel hätte. Oh, du, nimm dich in Acht, Dolly. Ach, wenn ich doch nur von dir und von Vater und von all dem hier fort könnte. Wenn ich die Flügel einer Taube hätte und in den Himmel fliegen könnte. Und mich verlassen? Ja, dich. Und all die anderen unheilbringenden, elenden Menschen. Und ich kann es nicht. Ich bin in der Heilsarmee einen Augenblick lang glücklich gewesen. Ich entfloh der Welt in das Paradies der Begeisterung. Aber als der Augenblick kam, wo unser Geld alle war, da riss Boccia alles an sich. Anderschaft und Boccia, ihre Hände strecken sich überall aus. Wenn wir einem Verhungernden Brot geben, ist es ihr Brot, weil es kein anderes Brot gibt. Und wenn wir den Kranken laben, tun wir es in ihren Spitälern, die sie stiften. Solange das dauert, werden wir ihnen nicht entrinnen. Den Boccias und Anderschafts den Rücken kehren, das heißt dem Leben den Rücken kehren. Ich dachte, du wärst entschlossen, der schlechten Seite des Lebens den Rücken zu kehren. Es gibt keine schlechte Seite des Lebens, Dolly. Es gibt nur das Leben. Und ich habe mich nie geweigert, meinen Anteil auf mich zu nehmen, an allem Übel, das erduldet werden muss, ob es nun Sünde oder Leid ist. Dolly, weißt du, was geschehen wäre, wenn du Papas Anerbieten zurückgewiesen hättest? Da bin ich neugierig. Ich hätte dich aufgegeben und den Mann geheiratet, der es angenommen hätte. Eigentlich hat meine liebe Mutter mehr Vernunft als irgendeiner von euch. Ich fühlte mit ihr, als ich diesen Fleck Erde sah. Fühlte, dass ich ihn haben müsse. Nur glaubte sie, dass es die Häuser, die Küchenherde und die Wäsche und das Porzellan wären, während es in Wirklichkeit die menschlichen Seelen waren, die zu retten sind. Nicht schwache Seelen in verhungerten Körpern, die vor Dankbarkeit weinen, wenn sie eine Brotkrume mit Sirup erhalten, sondern satte, streitbare, hochmütige, üppige Geschöpfe. Ja, da ist's, wo das Heil wirklich Not tut. Ich habe mich losgemacht von der Bestechung mit dem Himmelslohn. Lass Gottes Werk um seiner selbst willen geschehen. Das Werk, das zu tun er uns erschaffen musste, weil es nur von lebenden Männern und Frauen vollbracht werden kann. Wenn ich sterbe, dann möchte ich, dass er in meiner Schuld stehen soll und nicht ich in seiner. Dann geht also der Weg des Lebens durch die Werkstatt des Todes. Ja, durch die Erhebung der Hölle zum Himmel und des Menschen zu Gott. Durch die Entschleierung des ewigen Lichtes im Tal der Schatten. Dolly, hast du geglaubt, mein Mut würde niemals wiederkommen? Hast du geglaubt, ich sei eine Abtrünnige? Dass ich, die in den Straßen stand und das Volk an mein Herz nahm und mit ihm von den heiligsten und größten Dingen sprach, dass ich jemals zurückkehren und sinnlos mit eleganten Menschen im Salon über ein Nichts schwatzen könnte? Nie, nie, nie, nie. Major Barbara wird mit ihrer Fahne sterben. Und ich habe noch meinen lieben kleinen Dolly-Jungen, der meinen Platz und meine Arbeit für mich gefunden hat. Halleluja. Küss mich. Geliebte, bedenke meine zarte Gesundheit. Ich kann nicht so viel Glück ertragen wie du. Tja, es ist keine Kleinigkeit, in mich verliebt zu sein, nicht wahr? Aber es wird dir gut bekommen. Nun, mein Freund, was sagt sie dazu? Sie ist geradewegs in den Himmel gegangen. Morgen früh um 6 Uhr, mein junger Freund. Major Barbara, eine Komödie von George Bernard Shaw, in der Funkbearbeitung von Walter Knaus. Andrew Anderscheft war Leonhard Steckel, Lady Britomart seine Frau Roma Bahn, Steven sein Sohn Rolf Becker, Barbara und Sara seine Töchter Renate Schröter und Gisela Zoch, Charles Lomax Ludwig Thiessen, Adolphus Kasins Klaus Schwarzkopf, Romy Mitchens Frenze Roloff, Snobby Price, Herbert Mensching. Jenny Hill, Waltraud Schmal. Peter Shirley, Kurt Leek. Bill Walker, Ernst Ronecker. Frau Baines, Otti Schütz. Der Butler, Morrison, Konrad Meyerhoff. Ton und Technik, Bernd Lossen und Ursula Krone. Regie führte, Walter Knaus.